Gut, ich begrüße heute Abend am Dienstag, den 15. April 2014, alle Anwesenden heute bei der AG Geldordnung und Finanzpolitik. Heute haben wir als Gast Christian Felber zur Podiumsdiskussion. Wir haben heute leider keinen Livestream, aber der Stream wird morgen ab 20.15 Uhr im Nebelhorn Radio zur Verfügung gestellt und wird auch später auf YouTube hochgeladen werden. Ich stelle zuerst einmal das Podium vor, Arne Peilsticker und ich. Wir teilen uns die Moderation. Wischer kümmert sich um das Fragenpad, die Saalmikrofonliste und das Protokoll. Und jetzt kommen wir zum Wichtigsten, unserem Gast. Viele von uns kennen die Arbeit von Christian Felber sehr gut und als Autor und Referent zu Wirtschafts- und Gesellschaftsfragen hat er sehr viele Bücher schon geschrieben. Eines davon ist das heutige Thema, und zwar das Buch Geld, die neuen Spielregeln. Darin kritisieren Sie, Herr Felber, detailliert den Status quo unserer Geld- und Finanzordnung. Was läuft da denn momentan schief und wie soll das geändert werden? Ja, hallo und guten Abend allerseits. Ich freue mich hier auf diesen fast zweistündigen Talk, Vortrag und Diskussion zum Thema alternative demokratische Geldordnung. Und im Titel steht schon ein Teil der Begründung auf diese erste Antwort. Die derzeit rechtsgültige Geldordnung ist nicht nur multiple dysfunktional in der Bedeutung, dass uns das an sich wertvolle Werkzeug Geld in vielen Fällen nicht mehr dient, sondern uns beherrscht und uns Freiheiten nimmt, große Ungleichheit und Ungerechtigkeit schafft, Instabilität und Verunsicherung schafft, unethisches Verhalten auch noch belohnt. Und das alles, weil die heute gültige Geldordnung nicht demokratisch designt und beschlossen wurde. Sie wurde im Laufe der letzten Jahrhunderte in einem Art Stückwerkprozess immer mehr erweitert, ein Element um das andere, ohne dass da am Anfang eine große Vision gestanden wäre. Sie hat sich irgendwie entwickelt und es hat sich aber nie eben ein demokratischer Geist daran gemacht, diese Geldordnung in unseren Dienst zu stellen und entsprechend dieses demokratischen Gemeinwohlinteresses zu entwickeln, sondern es waren in viel zu hohem Maße Partikularinteressen am Werk, die das eine und das andere dran geflickt und dran geheftet haben und hier noch ein Schattenbänklein und dort noch einen Hedgefonds und dann den freien Kapitalverkehr in Steueroasen und dann noch systemrelevante Banken zuerst heranzüchten und dann noch mit Steuergeldern retten und jetzt auch noch eine europäische Bankenunion mit garantierter Rettung mit Steuergeld der systemrelevanten Banken, die es eigentlich gar nicht geben dürfte, dass in einer Gesamtbilanz das Geld uns heute nicht nur dient, das muss man der Gerechtigkeit halber schon auch betonen, das Geld leistet uns auch heute viele wertvolle Dienste, aber in Summe ist die gesamte Geldordnung, das gesamte Geldsystem multiple dysfunktional, das habe ich schon beschrieben. Zum einen tendiert es zur Instabilität, zum anderen ist es unethisch und drittens untergrabt es die Demokratie, weil es ermöglicht, dass die Macht in der Wirtschaft und insbesondere in der Finanzwirtschaft sich so stark konzentriert, dass die demokratische Kontrolle dieser finanziellen und ökonomischen Macht nicht mehr möglich ist und umgekehrt, dass das politische System von der finanziellen und ökonomischen Elite vereinnahmt, beeinflusst im günstigsten Fall und im schlimmsten Fall brachial instrumentalisiert und sogar korrumpiert wird. Und deshalb gehen da eine ganze Reihe von neuen Regeln heraus, die zwar rechtsverbindlich sind, aber eminent gegen das Gemeininteresse verstoßen und die Machtkonzentration noch weiter vorantreiben. Das heißt, kurz, die Geldordnung dient uns nicht mehr in Summe, sondern sie schädigt das Zusammenleben und das Gemeinwohl, weil sie sich immer mehr von der Demokratie entfernt und auch die Demokratie untergräbt. Und deshalb ist ja auch der zentrale Vorschlag des Buches, nicht nur verschiedene Alternativen, was die einzelnen Bausteine der Geldordnung betrifft, zu diskutieren und umzusetzen, sondern zuerst einen demokratischen Prozess zu designen, über den wir zu einer ethischen, gemeinwohlorientierten, nachhaltigen Geldordnung kommen können. Und der entscheidende Punkt, dabei vertrauen wir nicht mehr den derzeitigen demokratischen Institutionen, dem Bundestag, den Parlamenten der Europäischen Union oder dem Internationalen Währungsfonds und der G20, weil die die Sache derzeit tendenziell verschlimmern, anstatt das Problem zu lösen. Wir erwarten nicht, dass die Institutionen der indirekten Demokratie, die sogenannten Repräsentanten und Repräsentantinnen des demokratischen Souveräns der Bevölkerung, die neue Geldordnung, die demokratische und ethische Geldordnung dem Souverän unter den Christbaum legen werden, sondern im Gegenteil, die arbeiten tendenziell im Dienste der Mächtigen und entfernen uns von einer demokratischen und ethischen Geldordnung. Und deshalb ist die Erkenntnis und der Vorschlag aus dem Buch, dass der demokratische Souverän sich selbst regen und bewegen muss. Und der konkrete Vorschlag ist, dass wir das in dezentralen Geldkonventen auf kommunaler Ebene, also jeweils am Lebensort jeder einzelnen Person, dass sich dort Menschen zusammenfinden und über die Geldordnung nach ihren Werten und Bedürfnissen zunächst beraten und diskutieren und dann aber auch schon entscheiden. Diejenigen Entscheidungen, die in die politischen Kompetenzen der Gemeinden fallen, die können auch direkt umgesetzt werden und rechtswirksam werden. Der Großteil der Entscheidungen, der wird eine andere politische Kompetenzebene betreffen, nämlich der Bundesrepublik Deutschland, der Europäischen Union oder auch internationale Abkommen. Und hier kann nur eine Art Meinungsbild gebildet werden auf kommunaler Ebene. Allerdings dann über Delegationsverfahren oder direkt demokratische Wahl können dann Bundesgeldkonvente oder auch ein europäischer Geldkonvent konstituiert werden. Und dessen Vorschläge würden dann nach dem Vorschlag und der Idee des Buches vom gesamten demokratischen Souverän abgestimmt werden. Aber ich glaube, jetzt habe ich schon ein bisschen auf die zweite Frage vorausgegriffen. Ja, von der Konzeption ist das natürlich auch ein sehr piratiger Ansatz, tatsächlich direkt demokratische Elemente dafür zu verwenden, weil eben, wie Sie beschrieben haben, ja die etablierten politischen Methoden, die wir momentan zur Mitbestimmung haben, tendenziell eher kontraproduktiv arbeiten. Das zeigt sich, glaube ich, auch ganz gut an der Vorstellung von Frau Merkel, der marktkonformen Demokratie. Und ich glaube, der Vorschlag, den Sie auch bringen im Buch, ist, das umzudrehen und eine demokratiekonforme Marktwirtschaft dabei rauskommen zu lassen. Und dabei ist jetzt natürlich wichtig zu schauen, wie denn konkret so ein verfassungsgebender Prozess ablaufen kann. Denn es wird ja an allen Ecken und Enden von der Politik verhindert, dass diese Elemente übernommen werden. Wie kann man da also agieren, dass so ein Prozess tatsächlich anläuft? Andreas, darf ich noch mal kurz eine Frage zum ersten Punkt stellen, bevor wir zum zweiten gehen? Gerne. Ja, Herr Felber, Sie hatten auf Dysfunktionalität in erster Linie abgestellt und da stimme ich Ihnen auch hundertprozentig zu. Aber, und ich glaube, das auch in Ihrem Buch gelesen zu haben, in erster Linie glaube ich, oder eines der großen Argumente ist doch auch, dass das derzeitige Geld- und Währungssystem eine Art ein Instrument einer globalen Ausbeutung ist. Sehen Sie das auch so oder würden Sie sagen, das ist nebensächlich? Das sehe ich ganz genauso und beschreibe und begründe das auch sehr konkret und detailliert im Buch. Dysfunktional bedeutet ja auch ethisch dysfunktional gemessen an den Werten, die sich dieses demokratische Gemeinwesen per Verfassung gegeben hat. Und im deutschen Grundgesetz zum Beispiel steht im Artikel 1 die Menschenwürde allen anderen Werten und Prinzipien voran und auch der Wert der Gerechtigkeit. Und wenn wir die Menschenwürde und die Gerechtigkeit ernst nehmen, dann verstößt die gegenwärtige Geldordnung durch ihre Wirkung, dass sie Ungerechtigkeit schafft, extreme Ungleichheit schafft und auch weltweit Armut schafft und damit die Menschenwürde verletzt, ist sie ethisch dysfunktional. Aber es ist natürlich etwas verständlicher formuliert, dass die gegenwärtige Geldordnung Ausbeutung erleichtert und sie eben eine radikale Ungleichverteilung schürt und vielleicht auf eine noch unkonventionellere Art gesprochen, ist im derzeitigen Geldsystem die erste Million die schwierigste zu erwerben. Jede weitere Million ist leichter zu erwerben. Und wer schon 100 Millionen hat, der kann wahrscheinlich gar nicht mehr genau sagen, wie er jetzt da getan hat, dass er auch noch die 101. Million dazu bekommen hat. Und wer 1.000 Millionen hat, muss derzeit in Deutschland oder Österreich täglich 200.000 Euro ausgeben, um nicht reicher zu werden. Das ist einerseits ein Ausbeutungssystem, man könnte es auch anders ein positiv rückgekoppeltes System benennen, das Macht konzentriert mit zunehmender Beschleunigung. Und das ist nicht nur ein zutiefst unethisches und ungerechtes Ausbeutungssystem, sondern es schaufelt sich auch über kurz oder lang durch diese positive Rückkoppelung ihr eigenes Grab. Das ist ein Problem, das bei allen positiv rückgekoppelten Systemen ja immer wieder auftaucht. Und diese Problematik ist durch diese eben sich immer weiter selbst verstärkenden Prozesse, die Sie gerade beschrieben haben, ja ganz deutlich, dass eben diejenigen, die Geld als Subsistenzmittel benötigen, immer weniger Zugang dazu haben, wohingegen diejenigen, die tendenziell zu viel davon haben, gar nicht wissen, was sie damit sinnvoll anfangen sollen. Genau, also ich denke, über die Analyse besteht Einigkeit und die Gegenmaßnahme wäre, für negative Rückkoppelungsmechanismen zu sorgen, zur Rettung der Menschenwürde, zur Rettung einer gerechten und einigermaßen auf Gleichheit beruhenden Gesellschaft, aber auch im Interesse der Systemstabilität und überhaupt nicht an letzter Stelle der Freiheit und der Demokratie. Weil wenn die einen zu groß und zu mächtig und zu vermögend werden im Vergleich zu den anderen, dann ist es mit der Freiheit der Mehrheit vorbei und dann ist es auch mit der Demokratie vorbei. Allerspätestens dann, wenn die Multimillionäre und Milliardäre, Fernsehsender, Parteien kaufen und damit ihren politischen Einfluss auf Kosten aller anderen vergrößern. Und negative Rückkoppelung würde bedeuten, dass es am Anfang relativ einfach ist, dass Menschen zu einem Einkommen kommen, das für ein gutes Leben ausreicht, das für ein gutes Auskommen ausreichend ist. Und gerne dürfen sie auch etwas mehr erwerben. Aber dann sollte der weitere Aneignungsprozess immer schwerer werden, bis hin zu einer Obergrenze. Obergrenze sowohl für Einkommen als auch für Vermögen, als auch für Erbschaften, als auch für große Unternehmen. Allerdings ansteigend soll dieser Widerstand sein, dieser Vergrößerungswiderstand, sodass zwar Ungleichheit bestehen darf in der Gesellschaft, auch bei Einkommen, auch bei Vermögen, auch bei Unternehmensgrößen, aber die Ungleichheit muss zur Rettung der Freiheit und der Demokratie und der Systemstabilität und der Gerechtigkeit und der Menschenwürde begrenzt sein. Die Begrenzung von Freiheiten, die praktizieren wir in allen Lebensbereichen, das ist nichts Neues, und die Begrenzung der Freiheit dient nicht dazu, die Freiheit grundsätzlich in Frage zu stellen, sondern umgekehrt die gleichen Freiheiten aller zu schützen. Das gilt in allen Lebensbereichen, dass zum Beispiel, wenn ich kann nicht berühren, wenn ich will, ohne die Zustimmung der anderen Person, obwohl ich das als meine sexuelle Freiheit definieren könnte, aber glücklicherweise darf ich das nicht und das dient der gleichen Freiheit und dem gleichen Selbstbestimmungsrecht und der gleichen Unversehrtheit des Körpers anderer Menschen. Oder ich darf auf der Straße nicht so schnell fahren, wie ich will, selbst wenn ich das als meine Autofahrer- oder Fahrerinnenfreiheit bezeichnen würde. Und das auch ist nicht Ausdruck eines illiberalen Staatswesens, sondern es schützt eben die gleichen Rechte und Freiheiten anderer. Das gibt es in allen Lebensbereichen, nur nicht beim Eigentum und bei der ökonomischen Macht. Hier konterkarieren wir unser sonst liberales Denken, das immer auf Gewaltentrennung und immer auf die Dekonzentration von Macht abzielt. Aber bei der Eigentumsfreiheit und der ökonomischen Macht, da ist der große blinde Fleck des liberalen Denkens. Wenn man hier die Begrenzung der Eigentumsfreiheit oder der Konzentration von ökonomischer Macht andenkt, dann heißt es hier plötzlich, das sei gegen die Freiheit gerichtet. Aber das ist der größtmögliche Irrtum, den man begehen kann, weil er die Begrenzung der Eigentumsfreiheit und der Konzentration von ökonomischer Macht auch und an erster Stelle der Sicherung der gleichen Freiheiten, der gleichen Wirtschaftsfreiheiten, aber auch der gleichen politischen Rechte und Teilhabechancen aller Menschen dient. Und deshalb gibt es ein liberales, ein demokratisches, ein ethisches, aber eben auch ein mathematisches Argument, die Systemstabilität, für negative Rückkoppelung anstatt positive Rückkoppelung. Am Anfang soll der Gelderwerb leicht sein und die Hürden auf den Weg geräumt werden. Und mit zunehmender Größe, mit zunehmendem Reichtum, mit zunehmender Einkommenshöhe und Unternehmensgröße soll es immer schwerer werden. Und das würden die Parlamente derzeit nie und nimmer beschließen. Und das wäre eben schon ein erster konkreter Anhaltspunkt, warum die Souveräne hier selbst die Verfassung der Geldordnung in die Hand nehmen sollten, weil in der Bevölkerung ist das breit mehrheitsfähig. Und vielleicht ist das jetzt der günstige Zeitpunkt, dass ich auf die Frage von vorhin zurückkomme, wie so ein verfassungsgebender Prozess ablaufen könnte. Wenn das in Ordnung ist, fahre ich hier fort. Bitte. Ja, also die Idee ist, dass wir dezentral in den kleinsten politischen Einheiten beginnen, weil dort hat die einzelne Person noch den relativ weitesten Aktionsradius und noch den größten politischen Einfluss. Und im kommunalen Geldkonvent versammeln sich entweder alle interessierten Gemeindebürger und Bürgerinnen oder nach einem anderen Verfahren. Da dürfen durchaus mehrere Prototypen gleichzeitig zur Anwendung kommen, um daraus auch Erkenntnisse zu gewinnen. Sie versammeln sich im Laufe eines ganzen Jahres, also es ist ein längerer Prozess, vielleicht alle 2 Monate, das wären dann 6 Treffen zum Beispiel. Und beim ersten Treffen lernt man sich kennen und vereinbart die Fragestellungen. Im Buch schlage ich 12 Fundamentalbausteine einer alternativen Geldordnung vor und vielleicht so viel auch noch vorweggenommen. Die Geldordnung in ihrer ganzen Komplexität, die versteht ja überhaupt niemand. Auch die sogenannten Geldexpertinnen verstehen immer nur einen Ausschnitt der gesamten Geldordnung, aber nie die ganze Geldordnung. Jedoch die fundamentalsten Fragestellungen, wie zum Beispiel, wer soll denn das Geld ausgeben und in Umlauf bringen? Sollen Banken grundsätzlich gewinnorientiert sein oder gemeinwohlorientiert sein? Sollen Kredite nur für reale Investitionen vergeben werden oder auch für Finanzspekulationen? Sollen Kredite nur auf ihre finanzielle Güte und Bonität hin geprüft werden oder auch auf ihre ethische Güte und ihre ethische Performance? Soll es Zins und Zinseszins und Kapitaleinkommen geben oder soll Einkommen nur noch gegen Arbeitsleistung fließen? Soll die internationale Währungsordnung der Dollarhegemonie weiter folgen und die Rohstoffe und Schulden auf internationaler Ebene in einer Landeswährung notieren? Oder soll es hier eine kooperative internationale Währungsordnung geben, in der alle teilnehmenden Länder gleichberechtigt sind? Das sind so grundsätzliche Fragestellungen, die von grundsätzlich allen Menschen beantwortet werden können. Es handelt sich um eminent ethische Fragestellungen. Hier bedarf es nicht so sehr einer Fachausbildung oder eines Fachwissens, sondern es bedarf der Herzensbildung. Und die Herzensbildung ist erwiesenermaßen im Bevölkerungsdurchschnitt zumindest nicht geringer als bei den politischen Eliten. Also die wichtigste Voraussetzung dafür, dass die gesamte Bevölkerung über die fundamentalen Weichen der Geldordnung entscheidet, die sind gegeben. Den Rest der Arbeit würden ja weiterhin die Parlamente machen. Die Parlamente würden weiterhin 99,9% aller Gesetze machen, die Ausführungsgesetze, aber sie müssen dann eben dem Geist und auch den konkreten Ausformulierungen der Geldverfassung folgen, die bei diesem Prozess am Ende herauskommt. Aber jetzt habe ich ein bisschen vorgegriffen und ich gehe nochmal zum Start zurück. Am Start werden die Fragestellungen, seien es 12 oder 15 oder 20, vom jeweiligen Souverän, vom lokalen Souverän selbst definiert, weil in einer echten Demokratie hat ja der Souverän auch Kompetenz. Und das bedeutet, dass er selbst die Fragestellungen entscheiden darf. Und es werden ihm nicht die Fragen von irgendjemand anderem vorgegeben. Das wäre keine echte Demokratie. Er hat auch die Verfahrenskompetenz. Das heißt, er kann auch entscheiden, nach welcher Entscheidungsmethode er verfahren möchte. Und unser Vorschlag ist, dass wir nicht nach dem platten Mehrheitsprinzip 51% gewinnen gegen 49%, die verlieren, dass wir dieses Prinzip nicht anwenden, weil das kein sehr effektives und zufriedenstellendes Prinzip ist, sondern ein anderes, wie zum Beispiel das Verfahren des systemischen Konsensierens, das in Graz von 2 Mathematikern entwickelt wurde. Und das systemische Konsensieren erlaubt zunächst eine ganze Reihe von Vorschlägen, zum Beispiel 3 oder 5 oder sogar 7 Vorschläge. Und es wird dann nicht die Zustimmung zu den Vorschlägen gemessen, sondern der Widerstand gegen jeden einzelnen Vorschlag. Und es gewinnt der Vorschlag, der den geringsten Widerstand hervorruft. Und das ist im übertragenen Sinne diejenige verbindliche Regel, die in der gesamten Bevölkerung den geringsten Summenschmerz auslöst. Also die Regel, die um die Freiheit von so wenigen Menschen wie möglich in so geringem Maße wie möglich beschneidet. Die würde sich ja durchsetzen. Da werde ich dann später auch ein konkretes Beispiel oder sogar mehrere konkrete Beispiele bringen, weil wir hier schon einiges an Praxiswissen angesammelt haben, vielleicht auch bei den Piratinnen. Das ist mir nicht bekannt, aber ich vermute, dass sowohl die Methode bekannt ist, als auch schon Erfahrungen mit dieser Methode vorliegen. Falls nicht, kann ich dann gerne ein Beispiel dazu bringen. Der lokale Souverän, die Fragen geklärt hat und die Verfahrensregeln, würden beim dritten Treffen Fachausschüsse gebildet, um zu den einzelnen Fragen, zu den 10 bis 20 Fragen, den Fundamentalbausteinen der Geldordnung, Recherchgruppen zu bilden. Und die Recherchgruppen kommen dann mit einem ersten Grobvorschlag, welche Fragen abgestimmt werden könnten, zurück. Und nach diesem ersten Grobabstimmungsverfahren könnte dann schon im vorletzten Treffen die Feinabstimmung stattfinden nach der Methode des systemischen Konsensierens. Und dann läge bereits das Ergebnis des kommunalen Geldkonventes vor. Und das letzte Treffen könnte dann eben dienen, um die Ergebnisse bekannt zu machen und die Nachbargemeinde einzuladen, es der eigenen Gemeinde gleich zu tun. Und es könnte vielleicht eine delegierte Person nominiert werden, die den kommunalen Geldkonvent auf der nächsthöheren Ebene, das könnte dann ein Landesgeldkonvent sein oder auch ein Landkreisgeldkonvent oder vielleicht dann schon sogar ein Hauf bis in den Bundesgeldkonvent diese Menschen vertritt. Und der Bundesgeldkonvent, der arbeitet dann aus den regionalen und lokalen Vorarbeiten die finalen Vorschläge für den Geldverfassungsteil aus. Und diese finalen Vorschläge werden dann von der gesamten wahlberechtigten Bevölkerung, vom demokratischen Souverän endabgestimmt. Und das, was er eben dann durch die Bezeugung des geringsten Widerstandes auswählt, das würde dann in die Geldverfassung eingehen. Und die Geldverfassung, das wären vielleicht 2 bis 3 Seiten im Grundgesetz, eine Erweiterung des Grundgesetzes, das wäre dann die bindende Richtungsvorlage für den Bundestag und für andere gesetzgebende Körperschaften. Und die könnten dann eben dagegen nicht mehr verstoßen, wenn sie dann sagen würden, so, wir lassen jetzt systemrelevante Banken zu oder wir retten sie mit Steuergeld, wir lassen sie weiterhin Geschäfte mit Steueroasen tätigen. Dann steht zuerst an erster Stelle der Verfassungsgerichtshof vor und sagt, liebes Parlament, das ist ein sehr spannendes Gesetz, aber es verstößt leider gegen die Verfassung, da werfe ich dir zurück. Und zusätzlich könnten dann Individualbeschwerden aus der Bevölkerung, falls der Verfassungsgerichtshof schlafen würde, hätten hier eine ganz konkrete Klagegrundlage, weil es stünde in der Verfassung nicht nur schöne Werte und nicht nur schöne Prinzipien, sondern ganz konkrete Sätze, die einklagbar sind, falls der Bundestag hier ein Gesetz auf Schiene bringen wollte, das eben gegen den Geist der Verfassung verstößt. Mit dieser Herangehensweise gehen wir natürlich sehr, sehr tief in Demokratiefragen hinein. Und Demokratiefragen sind ja auch immer Machtfragen. Und auch im Grundgesetz beschworene Prinzip, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, die sich dann in Wahlen und Abstimmungen kundtut, wobei Abstimmungen auf Bundesebene nach wie vor nicht möglich sind in Deutschland, wurden von allen Parteien bis jetzt verhindert. Und darin offenbart sich natürlich auch wieder genau diese Machtfrage, dass diejenigen, die vom aktuellen System profitieren, natürlich genau wissen, dass die Mehrheit mit dieser Machtverteilung, so wie sie momentan existiert, überhaupt nicht einverstanden sind. Das Problem ist, dass natürlich alles unternommen wird, um genau diese Beteiligungen, die längst überfällig und in allen Verfassungen, die sie im Buch zitieren, ja verankert sind, dass die Privilegien der Entscheider nach wie vor verfochten werden. Und das stelle ich mir schwierig vor, dann auf die höheren Ebenen zu tragen. Auf der Gemeindeebene sehe ich das als einen sehr guten Graswurzelansatz. Allerdings ist die Frage, wie geht man denn mit den Mauern um, die da von den herrschenden Interessen aufgebaut werden? Ja, gerade zu den Mauern habe ich seit längerer Zeit ein sehr starkes Bild in mir, weil ich immer wieder gefragt werde, wie gehen Sie denn mit der Macht der Deutschen Bank um und wie gehen Sie denn mit der Macht der Lobbys in Brüssel um und wie gehen Sie denn mit der Macht der Welthandelsorganisation und ihrer völkerrechtlich wirksamen Abkommen um? Und da kam dann das Bild, dass die dicken alten Mauern von Rom, die stehen zwar noch, aber dazwischen sprießen schon 1000 zarte grüne Gräserspitzen. Und auch wenn das heute noch nicht sichtbar ist, dann werden sie langsam größer werden und eines Tages diese dicken Mauern des alten Roms überwachsen und ein ganz neues Ökosystem hervorbringen. Und deshalb glaube ich ganz fest an den dezentralen Ansatz und den Prozess von unten. Und andere Initiativen haben ja gezeigt, dass das von progressivem Erfolg gekrönt sein kann. Was jetzt die direkte Demokratie betrifft in Deutschland oder den bundesweiten Volksentscheid, da hat ja der Verein Mehr Demokratie in Allianz mit anderen demokratischen Kräften zunächst den Volksentscheid auf kommunaler und auch auf Landesebene erreicht. Und sogar auf Bundesebene gibt es meines Wissens bereits in allen im Bundestag vertretenen Parteien eine relative Mehrheit für direkte Demokratie und den bundesweiten Volksentscheid. Aber es gibt noch nicht die nötige Verfassungsmehrheit. An der scheitert es derzeit noch. Und dieser Trend wird sich sicher fortsetzen. Und meine große Vision ist, dass die erste Kommune, in der so ein Geldkonvent bis zum letzten Schritt über die Bühne gegangen ist, diese Kommune wird eine Berühmtheit erlangen wie das gallische Dorf und wird viele weitere Kommunen ermutigen, es ihr gleich zu tun. Und dieser Prozess, so hoffe ich wenigstens, wird dann nicht mehr aufzuhalten sein, wird sich nach oben fortsetzen über die Landkreisebene, über die Landesebene und wird dann auch einen Reformschub in die Demokratie in Deutschland hineinbringen. Es gibt ja auch ein historisch sehr spannendes Datum. Wir feiern in einigen Jahren den 100. Geburtstag des Beginns der Demokratie in Deutschland und in Österreich, wenn auch mit Unterbrechung, aber doch. Und so wäre es 2018, 2019 vielleicht ein sehr passendes und würdiges historisches Datum, dass es hier zu einer zweiten Welle der Demokratisierung kommt. Ganz im Geiste des Souveränitätsprinzips, weil was Souveränität wörtlich bedeutet, das weiß kaum jemand. Ich zum Beispiel habe Politikwissenschaft studiert, aber mir wurde das im gesamten Verlauf meines Studiums nie gesagt, dass souverän sich vom lateinischen superanus ableitet und das bedeutet wörtlich über allem stehend. Und wenn man das konsequent durchdenkt und der Souverän in der Demokratie ist die Bevölkerung, wenn die tatsächlich über allem steht, dann steht sie ja auch über der Verfassung und kann diese verändern oder aber auch von Grund auf neu schreiben, in einem Teilbereich wie der Geld- und Wirtschaftsordnung oder zur Gänze, kann die gesamte Verfassung neu schreiben aus eigener Kraft und ohne vorher das Parlament die Vertretung fragen zu müssen. Im Gegenteil, die Verfassung bindet dann die Vertretung des Souveräns, das Parlament, und das Parlament muss sich nach der Verfassung richten, die der Souverän ihm gibt, sowohl was seine Kompetenzen betrifft, als auch was die Inhalte betrifft, die der Souverän in der Verfassung verankert. Und an der untersten Stelle der demokratischen Hierarchie steht dann die Regierung. Die kann dann auch noch einmal vom Parlament gebunden werden, zum Beispiel in internationalen Verhandlungen. Beispiel TTIP, Unfreihandelsabkommen zwischen der USA und EU. Da könnte man ja in einer echteren Demokratie es so regeln, dass es für die Aufnahme von internationalen Verhandlungen, ganz egal, ob das ein Umweltabkommen oder ein Wirtschaftsabkommen, wie jetzt das, oder ein Handelsabkommen, wie das TTIP ist, dass es hier mindestens ein Rahmenmandat, ein direkt demokratisches Rahmenmandat benötigt, das in der Verfassung verankert ist. Oder wenn dieses Rahmenmandat nicht gegeben ist oder wenn auch der Verfassungsgerichtshof zur Auffassung kommt, dass die Aufnahme von Verhandlungen durch durch den Bundestag gegen die demokratische Verfassung verstoßen, dann könnte der Verfassungsgerichtshof oder wiederum eine Individualbeschwerde die Aufnahme dieser Verhandlungen verhindern. Oder der Verfassungsgerichtshof sagt, du Parlament, musst dir die Genehmigung des Souveräns holen, damit du diese Verhandlungen aufnehmen kannst. Und diese demokratische Hierarchie, der Souverän steht über der Verfassung, schreibt diese Verfassung. Die Verfassung bindet das Parlament und das Parlament kann auch einmal die Regierung binden. Das könnte ja dann Ergebnis einer gehenden Demokratisierung sein. Und wie gesagt, würde ich den 100. Geburtstag der ersten Welle der Demokratie in Deutschland und Österreich als ein historisch durchaus passendes Datum erachten, um diese zweite Demokratisierungswelle anzustoßen. Herr Felber, für die Piraten ist es Mambel, das Dorf. Wäre es nicht vielleicht eine Idee, dass man den ersten Geldkonvent in diesem Stil, wie Sie ihn heute erleben, hier in Mambel durchziehen, dass wir mehrfach, wie Sie sagen, diesen Prozess mal durchgehen, einfach auch mal einen Probelauf, wie es funktionieren könnte und durch die Publikmachung, dass er dann auch vielleicht auf räumlicher Ebene eine Nachahmung findet. Was meine Erfahrung ein Problem ist, dass das Geld immer so wichtig es ist aus meiner Sicht, hat aber keine so große Lobby in der Bevölkerung oder auch kein so großes Interesse. Ja, unbedingt sind die Piratinnen eingeladen, hier ein prototypisches Verfahren zu entwickeln oder eine Premiere zu versuchen. Spannend wäre, den Prozess da vielleicht in gemeinsamer Abstimmung zu designen, damit vielleicht die Ideen, die schon vorliegen, hier genutzt werden können oder eben wechselseitig befruchtet werden können, weil mir ist natürlich bekannt, dass die Piratinnen ein enormes Praxiswissen, was demokratische Partizipation betrifft, schon angesammelt haben und das kann sicher die Verfahrensvorschläge, die es seitens der Gemeinwohlökonomie gibt. Man kann zum Beispiel den Leitfaden für den kommunalen Wirtschaftskonvent, der ist auf der Website der Gemeinwohlökonomie downloadbar. Und in Anlehnung an diesen Leitfaden könnte dann auch jede Kommune, jede Gemeinde, jede Stadt einen demokratischen Geldkonvent organisieren. Und die Fragestellungen, die sind jetzt frisch dazugekommen, die Fragestellungen, die liefert das Buch. Wie schon kurz erwähnt, hat das Buch dann nach dem Vorschlag für den demokratischen Prozess 12 inhaltliche Kapitel und für jedes inhaltliche Kapitel sind dann am Ende zwischen 3 und 4 Fragen an den demokratischen Souverän vorgesehen. Das lässt sich auch verkürzen. Bei 2 Fragestellungen pro Element der Geldordnung werden es immer noch 24 Fragen in Summe, also eine beachtliche Menge. Aber es wäre durchaus möglich und aus meiner Sicht absolut wünschenswert, dass die Piratinnen hier einen solchen Geldkonvent im Internet mal ausprobieren und dann könnte man ja das Ergebnis auch gemeinsam bekannt geben. Und Sie würden den auch direkt unterstützen? Selbstverständlich. Dankeschön. Das wäre auf jeden Fall mal ein interessantes Projekt. Was wir momentan auch machen, ist tatsächlich eine Vision zu entwerfen, wo wir denn mit den Fragen der Geldpolitik und Finanz- und Wirtschaftspolitik hinwollen als Gesellschaft. Und das ist auch ein offener Prozess, wo wir auch gerade schauen, genau wie sind die Fragestellungen. Und da liefert Ihr Buch sehr gute Ansätze, tatsächlich dazu guten Ergebnissen zu kommen. Um jetzt gleich in die Detailfragen einzusteigen, wie schaut es denn jetzt aus mit den aktuellen Regulierungen von Banken und Finanzmärkten und mit denen, wie die in einem besseren System aussehen sollten? Wie sollten Banken und Finanzmärkte in Zukunft arbeiten? Ja, das ist ein gutes Einstiegsthema, weil die Themen Zentralbank und Geldschöpfung, die im Buch vor dem Banken- und Kreditkapitel kommen, die sind ein bisschen komplexer und deshalb finde ich es jetzt eine gute Reihenfolge, dass wir mit den Banken beginnen, weil da wäre zunächst die ganz einfache Fragestellung an die Bevölkerung, betrachten Sie Banken als Teil der Infrastruktur, der zentralen und essentiellen Infrastruktur für die Wirtschaft und Gesellschaft und deshalb als ein öffentliches Gut, was mit sich bringen würde, dass Banken grundsätzlich dem Gemeinwohl dienen sollten und gemeinwohlorientiert sein sollten, so wie Schulen und Gesundheitseinrichtungen oder Kultureinrichtungen. Die ja auch nicht dazu da sind, um Gewinne, finanzielle Gewinne an die Eigentümer und Eigentümerinnen auszuschütten. Oder eben sollen Banken auch in Zukunft profitorientiert sein. Und da bin ich ganz zuversichtlich, dass eine große Mehrheit der Bevölkerung sagen würde, Banken sind so wichtig, sind so heikel und delikat in demokratiepolitischer, in wirtschaftspolitischer, in geldpolitischer Sicht, dass sie dem Gemeinwohl dienen müssen. Und das wäre eine der fundamentalen Weichenstellungen, dass dann am Ende nur noch Banken wie Sparkassen oder Genossenschaftsbanken übers ganze Land verteilt sind und es gäbe überhaupt keine Investmentbanken oder es gäbe überhaupt keine profitorientierten Aktiengesellschaften mehr bei den Banken. Aber der Reihe nach, der Vorschlag wäre, dass wir als erstes alle systemrelevanten Banken zerkleinern müssen, so weit, bis es keine systemrelevante Bank mehr gibt. Systemrelevante Banken sind sowohl das Ende einer freien Marktwirtschaft als auch das Ende der Demokratie. Systemrelevante Banken sind immer gleichzeitig ökonomisch systemrelevant und setzen dadurch alle Grundprinzipien einer freien Marktwirtschaft außer Kraft. Es gilt dann nicht mehr das gleiche Wettbewerbsrecht für alle. Das Beihilfenverbot wird verletzt. Es gilt nicht mehr das gleiche Insolvenzrecht für alle. Und an wichtigster Stelle wird das Prinzip, die Säule der Eigentumsverantwortung umgesägt. Eigentumsverantwortung bedeutet, dass wir alle die Freiheit haben, eine Bank zu gründen, zum Beispiel, so wie wir es jetzt gerade in Österreich tun, die Bank für Gemeinwohl. Aber auf der Rückseite der Freiheitsmedaille ist die Verantwortung und bedeutet konkret, wenn es schief geht, dann müssen wir für die Verluste gerade stehen. Dieses Prinzip und die anderen drei Prinzipien werden durch die Existenz systemrelevanter Banken gebrochen. Und das deshalb, weil die ökonomisch systemrelevanten Banken gleichzeitig auch politisch systemrelevant sind. Ökonomisch systemrelevant heißt too big to fail und politisch systemrelevant heißt too big to jail, also zu fett, um ins Gefängnis zu passen, wörtlich. Aber sinngemäß heißt es natürlich, dass sie zu mächtig sind, als dass sie politisch reguliert, angemessen besteuert oder eben noch wichtiger zerteilt werden könnten auf nicht mehr systemrelevante Größe. Und die Schwelle, die mir als stimmig erscheint für die Definition einer systemrelevanten Bank, die würde ich so zwischen 20 und 30 Milliarden Euro Bilanzsumme ansetzen. Und kurz nachdem ich das zum ersten Mal veröffentlicht habe, diesen Vorschlag, kam die Idee zur Europäischen Bankenunion auf. Und darin ist vorgesehen, neben einigen anderen Kriterien, dass eine Bank ab einer Bilanzsumme von 30 Milliarden Euro nicht zerteilt wird von der Europäischen Bankenaufsicht, sondern ab jetzt europäisch beaufsichtigt wird und am Ende der Haftungskaskade, wo zwar am Beginn die Eigentümer stehen und dann die GläubigerInnen, am Ende zuerst die nationalen SteuerzahlerInnen und dann die europäischen SteuerzahlerInnen aus den 27 anderen Ländern, in denen die Bank nicht ihren Hauptsitz hat. Und das wird jetzt gesetzlich festgelegt, nachdem uns 2009 hoch und heilig versprochen wurde von allen Seiten, dass nie wieder eine Bank mit Steuergeld gerettet werden wird. Also dass jetzt diese Bankenunion in dieser Form beschlossen wird, das ist, denke ich, ein wunderbares Lehrbeispiel dafür, dass die Macht der Finanzindustrie so groß ist, dass sie nach Belieben die Gesetze schreibt und der Bundestag und die Parlamente unterschreiben diese Gesetzesvorlagen direkt aus den Lobbys der Banken. Und deshalb ist der wichtigste Schritt, alle Banken, die größer als 30 Milliarden Euro oder eine ähnliche Größenordnung Bilanzsumme haben, zu zerkleinern und zu zerteilen, sodass jede Bank erstens jederzeit in den Insolvenz gehen kann und zweitens keine Bank mehr so mächtig ist, dass der Vorstandsvorsitzende in den Räumen der Bundeskanzlerin den persönlichen Geburtstag feiern kann. Als zweiten Schritt würde ich dann alle Banken vor die Alternative stellen. Entweder sie schwenken sofort um auf Gemeinwohlorientierung und da müssen sie halt eine Reihe von Bedingungen erfüllen, wie zum Beispiel das Ende der Ausschüttung von Gewinnen an die Eigentümer, das Ende aller spekulativen Geschäftsfelder oder aber auch, was ich dann später beim Kreditkapitel als einer der entscheidenden Innovationen betrachte, dass eben Kredite nicht nur auf ihre finanzielle Güte geprüft werden, sondern auch auf das Ziel, auf ihren Beitrag zum Ziel des Wirtschaftens hin, nämlich auf ihren Beitrag zum Gemeinwohl und auf ihre ethische Qualität gemessen an den Verfassungswerten Menschenwürde, Gerechtigkeit, Solidarität, Nachhaltigkeit und Demokratie. Diejenigen Banken, die diese sogenannte Gemeinwohlcharta unterschreiben, die kommen weiterhin in den Genuss aller staatlichen Unterstützungsleistungen, in denen jetzt die systemrelevanten und Investmentbanken kommen. Und bei meinem Vorschlag würden alle Banken, die sich dagegen entscheiden, diese Gemeinwohlcharta zu unterschreiben und eben Gemeinwohl auf Gemeinwohlorientierung umzuschwenken, die würden entlassen in den freien Markt, aber in den wirklich freien Markt. Und das würde bedeuten, dass sie nicht mehr in den Genuss der Spareinlagensicherung kommen. Der Staat würde keinerlei Geschäfte mehr mit ihnen machen. Sie dürften auch keine Staatsanleihen kaufen. Sie hätten keinen Zugang mehr zur staatlichen Zentralbank und könnten sich nicht mehr super günstig refinanzieren. Und viertens ist bereits gesagt worden, sie wissen ganz genau, sie werden sicher nicht gerettet. Und das würde zunächst einmal das Leben den profitorientierten Banken außerordentlich erschweren. Und die Sparer und Sparerinnen und die realen Kreditnehmer und Kreditnehmerinnen, die würden alle zu den gemeinwohlorientierten Banken hinüberwechseln, bis die in Summe absolut systemrelevant wären. Und dann ist es politisch leichter, den zweiten Schritt zu vollziehen, nämlich allen Banken verbindlich vorzuschreiben, dem Gemeinwohl zu dienen, eben auf Gemeinwohlorientierung umzuschwenken, so wie es heute schon in den Sparkassengesetzen in den einzelnen Ländern steht. Das würde ich bei den Banken machen. Ja, und um die Finanzmärkte vor Instabilität und Spekulation zu schützen, würde ich zunächst dann auch den Binnenmarkt vor unfairer Konkurrenz, vor Banken aus anderen Ländern, in denen sie noch größer sein dürfen, in denen sie Profite maximieren dürfen oder in denen sie Produkte verwenden, die dann in der Europäischen Union bereits verboten sein müssten, die würde ich dann nicht mehr zum europäischen Binnenmarkt zulassen, weil sonst hätte das Ganze gar keinen Sinn. Das ist übrigens so ein grundlegender Gedanke, wie die Welthandelsordnung oder die Weltfinanzordnung geändert werden könnte, indem die Europäische Union den ersten Schritt macht, den Beginn macht. Und alle, die es ihr gleich tun und die hier mitziehen, mit denen besteht dann weiterhin Freihandel. Aber die, die eben sich dagegen entscheiden und im Austausch mit denen die Europäische Union hier bei freiem Handel Dumping erleiden würde, von Lohndumping, Sozialdumping, Umweltdumping, Steuerdumping bis hin zu Regulierungsdumping, hier würden eben dann der Zugang zum europäischen Binnenmarkt erschwert. Ich bin gar nicht sicher, ob es eine europäische Finanzmarktaufsicht bräuchte oder ob dann, wenn die Banken so klein blieben, ob dann nicht die nationalen Bankaufsichten wieder ausreichen würden. Ich sympathisiere aber durchaus mit einer europaweiten Bankaufsicht. Die müsste dann aber eben dafür sorgen, dass keine Bank größer wird als 30 Milliarden Euro. Das wäre ihre erste Kompetenz, die Zerteilung von Banken, die größer werden. Die zweite Kompetenz wäre, dass sie eben die Einhaltung der Gemeinwohlcharta überprüft. Aber da bin ich eben nicht sicher, ob man das an die europäische Ebene delegieren sollte. Das Dritte, was auf europäischer Ebene wieder sinnvoll angesiedelt wäre, wäre die Zulassungsprüfung für alle Finanzinnovationen und mit einer sehr rigiden Vorgabe, wiederum auf Basis eines direkt demokratischen Verfassungsvorlage, dass nur solche Finanzprodukte zugelassen werden zum Markt, die das Gemeinwohl nicht schädigen und die Finanzstabilität nicht gefährden. Und es gibt noch viele weitere Maßnahmen, wie zum Beispiel ein höheres Eigenkapital für die Banken. Aber vielleicht noch ein sehr wichtiger Baustein wäre die Regulierung des Kapitalverkehrs. Nicht nur in Dritträume, das habe ich ja zum Teil schon angedeutet. Falls dort eine laschere Regulierung herrschen sollte, dann müsste sich die EU vorbehalten, denn sich vor der Ansteckung einerseits diese Verhaltensweisen, aber andererseits auch systemischer Instabilität durch die Beschränkung des Kapitalverkehrs zu schützen und sehr viel einfacher verständlich, spätestens seit dem Fall Uli Hoeneß, aber für die meisten schon davor, dass der Kapitalverkehr in Steueroasen, der darf nicht frei sein, weil das ist ein politisches Totalversagen oder andererseits, es ist der politische Dienst an den Mächtigsten, dass der Kapitalverkehr in die Steueroasen freigeräumt wurde, weil das war ja keine, nicht einmal eine Deregulierung, sondern das war eine Neuregulierung. 1994 in einem Zusatz zum Maastricht-Vertrag wurde den Mitgliedstaaten der Europäischen Union verboten, den Kapitalverkehr nicht nur innerhalb der Europäischen Union, sondern auch in alle Drittstaaten, also auch in die Schweiz, auch nach Liechtenstein und auch auf die Cayman Islands und auch auf die Kanalinseln, auch nur im Leisesten zu beschränken. Das ist verboten im Primärrecht der EU. Und falls ein Mitgliedstaat das machen würde, zum Beispiel Deutschland, um die Steuerflucht in die Schweiz oder woanders hin zu unterbinden, dann würde der Europäische Gerichtshof sofort eine Klage, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eröffnen. Aber das ist aus meiner Sicht vollkommen absurd, weil hier blind eine Leistung gegeben wird, zum Beispiel mit den Cayman Islands, ohne dass eine Gegenleistung eingefordert wird, nämlich die vollständige Kooperation beim Steuervollzug und in der Steuerpolitik. Und diese Vorleistung oder diese Leistung des freien Kapitalverkehrs ist aus meiner Sicht eine zwischenstaatliche Vertrauensleistung, die erst dann gegeben werden sollte, wenn sich das jeweils andere Land dieses Vertrauen erworben hat, indem es unter Beweis gestellt hat, dass es dieses Vertrauen nicht missbraucht. Und diesen Beweis kann es nur erbringen, indem es in Fragen des Steuervollzuges vollständig kooperiert und sämtliche Daten über die Vermögen und Vermögenseinkommen der Bürger und Bürgerinnen und der Unternehmen aus dem anderen Land automatisch an die Finanzämter übermittelt, sodass selbst wenn Uli Hoeneß seine Vermögen in die Schweiz transferiert oder auf die Cayman Islands, dann wissen das die deutschen Finanzbehörden und können dies eben entsprechend besteuern. Vielleicht ein Bild, was ich dafür gerne verwende, wenn ich jemanden kennenlerne, dann gebe ich dieser Person nicht gleich in der Stunde des Kennenlernens meinen Haustürschlüssel oder meine Bankomatkarte und mit dem Code dazu, sondern das mache ich erst dann, wenn diese Person sich mein Vertrauen erworben hat und wenn ich mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass dieses Vertrauen nicht missbraucht wird. Das ist der Vertrauenserwerb und der Vertrauensgewinn ist ein urmenschliche Erfahrung, die auch zwischen Staaten gelten sollte. Und der Umstand, dass hier etwas ganz anderes gilt, nämlich dass der Kapitalverkehr bedingungslos und blindfrei geleistet wird, ohne dass es auch nur ein Fünkchen Vertrauen gibt zwischen den Steueroasen der Welt und den Mitgliedstaaten der EU, das ist eben ein weiteres Zeichen, dass hier die Mächtigen, die Parlamente Politik gemacht haben gegen den Souverän. Und deshalb sollte der Souverän das hier anders regeln und sagen, Kapitalverkehr gerne frei, aber erst, wenn die Staaten, mit denen wir freien Kapitalverkehr haben, kooperieren. Das war jetzt eine ganze Reihe von verschiedenen Vorschlägen zur besseren Regulierung von Banken und von der Funktionsweise von Banken. Es ist sehr schön zu beobachten, dass sehr, sehr viele von den Vorschlägen, die Sie gebracht haben, auch von uns mit ausgearbeitet wurden, unabhängig davon. Wir hatten einen Bundesbanker bei uns, der einen Maßnahmenkatalog zur Regulierung der Finanzmärkte und für Banken bei uns eingebracht hat und mit dem wir lang und ausgiebig über Möglichkeiten gesprochen haben, wie man sowas umsetzen könnte, auch innerhalb der momentanen Beschränkungen, dass am Ende trotzdem die gleiche Wirkung rauskommt und man nicht notwendigerweise gegen die bestehenden Verträge verstoßen muss. Und da waren ein paar sehr interessante Konzepte dabei, über die wir uns vielleicht nachher oder über Mail gerne austauschen können. Eine Sache, die ganz wichtig ist dabei, ist die Regulierung für den Kapitalverkehr in die Steueroasen, wie Sie ihn beschrieben haben. Und da gäbe es natürlich verschiedene Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Jetzt gibt es natürlich immer diese Totschlagargumente und diese gnadenlosen Pauschalierungen, die ja im öffentlichen Diskurs in dem Bereich immer federführend sind, wo derartige Vorschläge immer gleich als das Ende der Freiheit definiert werden, was genau das Gegenteil von dem ist, was tatsächlich stattfindet. Wie kann man denn erfolgreich diese Propaganda entkräften, die ja momentan noch im Mainstream herrscht? Ich denke, das kann man nur durch eine sehr genaue, schlüssige und überzeugende Argumentation leisten, die man auch ebenso ausdauernd wiederholen muss, wie die Propaganda des Marktfundamentalismus oder des Kapitalismus uns ja unermüdlich wiederholt wird. Ich bin immer wieder erstaunt, mit welcher Beharrlichkeit auch besonders Leitmedien das immer Gleiche wiederholen und vorbeugend gleich nochmal klarstellen und dann dreimal hintereinander das Gleiche schreiben und dann noch einmal in der Meinung unterstreichen. Das müssen wir auch leisten, nämlich wir Anwälte und Anwältinnen oder Unterstützerinnen des demokratischen Gemeinwesens und des Gemeinwohls, wir müssen eben ebenso konsequent und ausdauernd unsere Argumente vorbringen. Und gerade am Beispiel der Freiheit. Und man kann das zum Beispiel ironisch machen und sagen, ja, ich bin für die Abschaffung der Freiheit, Eigentümer einer systemrelevanten Bank zu sein. Ja, ich bin für die Abschaffung des freien Kapitalverkehrs in Steueroasen. Ja, ich bin für die Abschaffung der Freiheit, dass ich mit Finanzderivaten auf Lebensmittelpreise spekulieren darf. Ja, ich bin für die Abschaffung der Freiheit, dass Schattenbanken unsere Gelder verwalten dürfen. Aber das bin ich nicht deshalb, weil ich ein Feind der Freiheit bin, sondern weil ich die Freiheit von der großen Mehrheit der Bevölkerung beschützen möchte und vergrößern möchte und nicht einer schmalen Minderheit die maximale Bereicherungsfreiheit zugestehen möchte. Ich mache das aus einem eminent liberalen Zugang und Motiv heraus. Das heißt, ich mache das im Namen der Freiheit. Und ich glaube, man muss hier eben sauber argumentieren und dann wird das bei immer mehr Menschen auch hängen bleiben und dann gibt man nicht denen Raum, die für sich beanspruchen, liberal oder Befürworter einer liberalen Marktwirtschaft zu sein, sondern dann im Gegenteil, dann erkämpfen wir uns den Freiheitsbegriff eben und auch das Wort liberal zurück und beladen es mit einer neuen Bedeutung. Ich definiere zum Beispiel eine liberale Marktwirtschaft, in der alle Menschen und Marktteilnehmenden die gleichen Rechte, die gleichen Freiheiten und die gleichen Chancen haben. Und das, was wir gegenwärtig haben, ist das radikale Gegenteil einer liberalen Marktwirtschaft, weil die Chancen, die Freiheiten und die Rechte so ungleich verteilt sind, dass es, kaum ungleicher geht. Und das, was die FDP fordert zum Beispiel, ist nicht, dass die erste Million die leichteste sein soll, sondern sie möchte die 1000. Million grundrechtlich gleich streng schützen wie den ersten Euro. Und das ist ein eminent illiberaler Zugang, weil die FDP dadurch zur Zementierung der Machtverhältnisse und damit einer illiberalen Gemeinschaft und Demokratie beiträgt. Und das kann man eigentlich nur durch Argumente aufzeigen, die schlüssig und überzeugend sind und die man dann auch entsprechend oft wiederholt. Ich habe da nochmal eine Frage. Ist die unbeschränkte Kapitalsverkehrsfreiheit, ist diese Idee nicht von Grund auf falsch in dem Sinne, dass man sagt, nur wer sich tatsächlich ausrauben lassen will als Staat, als Gemeinde, der sollte für Kapitalverkehrsfreiheit argumentieren. Jeder andere müsste sagen, es ist schlicht und einfach vernünftig, dass der Kapitalverkehr nicht unbeschränkt fließt. Es ist ja auch so, das Hauptargument ist ja, wir brauchen Investitionen, wir brauchen Investoren etc., die unsere Wirtschaft aufbauen. Längst wissen wir ja, dass Kredite durch Geldschöpfung vergeben werden. Das heißt, man braucht letztendlich gar keine Investoren für reale Investitionen. Und deshalb denke ich, sollte man nicht grundsätzlich sagen, eine vernünftige Kapitalverkehrskontrolle ist genauso selbstverständlich wie Verkehrsregeln. So ähnlich. Also mein Zugang sowohl zur internationalen Handelsordnung als auch zur internationalen Finanzordnung ist immer an erster Stelle die Unterscheidung, was sind die Ziele und was sind die Mittel. Und die Wirtschaftsfreiheiten, dazu zählt der Kapitalverkehr, aber auch der Handel oder der Kredit oder die grenzüberschreitende Investition, das sind alles Mittel des Wirtschaftens. Die sind kein Selbstzweck, die sind keine Ziele an sich und müssen deshalb immer in der Weise, in der Menge und in der Gestalt eingesetzt werden, dass sie uns den Zielen näher bringen. Und die Ziele, die sind zumindest, was die Verfassungen betrifft und was die übergeordneten internationalen Abkommen und auch Organisationen betrifft, in den Vereinten Nationen, das sind die Menschenrechte in ihrer umfassenden Form, das ist nachhaltige Entwicklung, das ist soziale Sicherheit und Verteilungsgerechtigkeit, das sind Arbeitsstandards, das sind Umweltziele, das ist kulturelle Vielfalt, das ist Geschlechtergleichheit und das ist Demokratie. Das ist sozusagen das Spektrum der politischen Ziele. Und die Mittel des Wirtschaftens, die vorhin genannten, die dürfen eben nur in der Weise eingesetzt werden, wie wir diesen Zielen näher kommen. Der freie Kapitalverkehr in einer Steueroase untergräbt die Ziele, sowohl die Stabilität als auch die Gerechtigkeit. Und deshalb kann der gar nicht gewährt werden. Und da würde ich eben deiner Argumentation folgen. Allenfalls dürfte der Kapitalverkehr erst dann freigeschaltet werden, wenn vollkommene Steuerkooperation besteht, A. B. Wenn beide Länder gleich streng ihre Finanzmärkte reguliert haben und so kein Dumping-Sog ausgelöst werden kann. Und C. Volkswirtschaftlich gesprochen dürfte es eben auch nicht zu einer Kapitalkonkurrenz oder eben zum Kapitalabfluss kommen. Und das zeigt aber ganz klar, dass der Kapitalverkehr nur ein Mittel ist und das in jeder beliebigen Form auch beschränkt werden dürfen sollte, genau analog zum Handel. Auch der Handel ist kein Selbstzweck, sondern der Handel sollte nur in dem Maße gestattet werden, wie damit nachhaltige Entwicklung, die Befriedigung der Grundbedürfnisse, die kulturelle Vielfalt und ähnliche Ziele erreicht werden. Und damit bin ich aber bei der noch größeren Betrachtung, nämlich bei der Gemeinwohlökonomie. Die Gemeinwohlökonomie, die beginnt damit klar zu bekommen, was sind denn eigentlich die Ziele des Wirtschaftens, was sind die Mittel des Wirtschaftens und was sind die Werte des Wirtschaftens. Und alle drei Grundelemente einer Wirtschaftsordnung stehen bereits in unseren Verfassungen. Die Verfassungen, die etwas über das Ziel des Wirtschaftens aussagen, sagen einstimmig, das ist das Gemeinwohl. Und die Verfassungen, die etwas zur Rolle des Geldes oder des Kapitals aussagen, sagen, das Kapital ist das Mittel des Wirtschaftens und ausdrücklich ist es nicht der Zweck des Wirtschaftens. Deshalb sagt unter anderem auch das Grundgesetz, das Eigentum verpflichtet, ja wozu verpflichtet es, zur Achtung und Mehrung des Gemeinwohls. Wenigstens darf der Einsatz und die Ausübung der Eigentumsfreiheit das Gemeinwohl nicht schädigen. Und die Werte des Wirtschaftens sind in den Verfassungen demokratischer Staaten die Menschenwürde, die Gerechtigkeit, die Solidarität, die Nachhaltigkeit und die Demokratie. Und das sind schon die Teilziele einer gemeinwohlorientierten Wirtschaft. Und sämtliche Mittel des Wirtschaftens, vom Kredit über das Handelsgeschäft bis hin eben zum grenzüberschreitenden Kapitaltransfer, die müssen darauf geprüft werden können, ob sie uns den Zielen und Werten des Wirtschaftens näher bringen. Und wenn sie das nicht tun, dann werden sie logischerweise auch nicht zugelassen. Vielleicht kann ich hier einen kleinen Sprung mir erlauben zu einer ganz konkreten Anwendung dieses Grundprinzips, dass wir zuerst die Ziele klären müssen und die Mittel und dass wir dann erst sinnvoll die Wirtschaft regulieren können. Das ist der Kredit. Der Kredit wird derzeit geprüft auf seine finanzielle Bonität und das nicht, weil die Banken das frei entscheiden, sondern weil es ihnen von oben vom Gesetzgeber vorgegeben wird. Der Basler Ausschuss hat die sogenannten Kreditvergabekonditionen entwickelt und die sind über eine EU-Richtlinie dann in das jeweils nationale Gesetz verankert worden, in Deutschland, in Österreich und in 28 Mitgliedstaaten der EU. Und die Banken müssen jedes einzelne Kreditansuchen auf seine finanzielle Bonität hin überprüfen. Aber hier wird ja ausschließlich der Mittelrückfluss geprüft. Und was dieses Investitionsvorhaben zum Ziel des Wirtschaftens, zum Gemeinwohl beiträgt, Das ist nicht Gegenstand der Prüfung. Und ob dieser Kredit ethisch ist, ist ebenfalls nicht Gegenstand der Prüfung. Und so kommt es heute dazu, dass ein Agroindustriekonzern aus Holland, der in Sachsen-Anhalt einen Mastbetrieb für 100.000 Schweine baut, der bekommt von der Bank heute den günstigsten Kredit, weil die Bank ausschließlich nach der finanziellen Rendite fragt, aber in keinster Weise nach irgendwelchen ethischen und nicht einmal nach dem Zielkriterium des Wirtschaftens. Und die Bank für Gemeinwohl, die wir gerade in Österreich gründen, die wird jedes Investitionsvorhaben einer Gemeinwohlprüfung unterziehen. Und nur wenn das Ansuchen beide Prüfungen besteht, also sowohl die wirtschaftliche Prüfung als auch die ethische Prüfung, nur dann wird dieser Kredit gewährt. Und eine wunderbare Erkenntnis, die auch einen großartigen Anknüpfungspunkt für die kommunalen Geldkonvente darstellt, ist ein Blick in die bayerische Verfassung, wozu das Kreditwesen dient. Und in der bayerischen Verfassung steht wörtlich, dass das Kreditwesen der Werteschaffung und der Deckung des Bedarfs der Bevölkerung dient. Und das, daraus lassen sich zwei großartige Konsequenzen ableiten, aus meiner Sicht. Erstens, wenn das Kreditwesen der Schaffung von Werten und der Befriedigung von Bedürfnissen dient, dann kann es sich bei diesen Werten logischerweise nur um Nutzwerte handeln, aber nicht um Tauschwerte. Also nicht um Geldwerte, sondern um Nahrung, um Kleidung, um Wohnung, um Dienstleistungen, weil nur mit diesen kann ich Bedürfnisse befriedigen. Und das hieß ja beim Umkehrschluss, dass Kredite, die reine Finanzwerte, also die vergeben werden, um Finanztitel zu erwerben, dass die verfassungswidrig sind oder Finanzinvestitionen. Das ist eine großartige Schlussfolgerung Nummer eins. Und Nummer zwei steht, das bedeutet, dass das Kreditwesen Werte schaffen muss. Das ist so allgemein geschrieben, dass es sich eben nicht nur um Finanzwerte handelt, die geschaffen werden, also nicht nur um monetär darstellbare Werte, sondern auch um ökologische, kulturelle, soziale, humane Werte. Dafür gibt es auch die Diktion Naturkapital, Humankapital, Sozialkapital oder Kulturkapital. Und wenn Kredite Werte schaffen müssen, dann darf ein Kredit keine dieser Kapitalsorten vermindern. Also weder das Naturkapital noch das Sozialkapital noch das Kulturkapital, zum Beispiel Vertrauen oder zum Beispiel Vielfalt, noch das Humankapital, also auch Menschen dürfen nicht entwürdigt werden. Und würde nur eine dieser Kapitalsorten vermindert werden, dann wäre die Vergabe dieses Kredites bereits verfassungswidrig. Und wie kann man das operationalisieren? Indem man eben jeden Kredit auf diese fünf Grundwerte und seinen Beitrag zu diesen Werten überprüft. Das würde auch in Übereinstimmung sein mit dem Grundgesetz, das besagt, Eigentum verpflichtet. Ja, wozu denn? Hier fehlt die konkrete Ausführung dieses Grundgedankens. Es verpflichtet, dass ich dem Gemeinwohl diene, und das beinhaltet doch mindestens, dass ich die Gemeingüter nicht enteignen darf. Und das Sozialkapital, das Kulturkapital, das Humankapital, das Naturkapital, das sind Gemeingüter. Und wenn die nicht enteignet werden dürfen, dann heißt es im Umkehrschluss, dass jede wirtschaftliche Transaktion, jedes Unternehmen oder jede Investition eben genau auf diese Verfassungsvorgabe hin geprüft werden muss. Und das schlagen wir vor, dass wir mit der Gemeinwohlprüfung bei jedem Investitionsvorhaben machen, in der Bank für Gemeinwohl, und mit der Gemeinwohlbilanz bei jedem einzelnen Unternehmen. Und damit will ich noch einmal zeigen, dass das alles konkretisierbar und operationalisierbar ist und dass dabei die kommunalen Geldkonvente an bereits bestehende Fragmente und Rümpfe in Verfassungen, sei es die bayerische Verfassung oder das deutsche Grundgesetz, anknüpfen können und diese weiter ausführen und konkretisieren können, mit der entsprechenden verbindenden Wirkung dann, sobald sie in Kraft treten. Eine kleine Nachfrage dazu, wenn ich darf. Die Piratenpartei hat ja schon in ihrem EU-Wahlprogramm beschlossen, dass sie die Geldschöpfung bei Banken für Finanzspekulation und Ähnliches einschränken möchte. Sie haben jetzt gesagt, sie würden es über eine Verfassungsänderung oder verfassungsgebenden Prozess quasi so verhindern. Was halten Sie denn davon, die von Ihnen auch schon angesprochenen Basler Vorschriften einfach umzuschreiben und die Eigenkapitalunterlegungen so anzupassen, dass eben die den Gemeinwohl quasi förderlich erscheinen. Das halte ich für eine sehr gute Idee. Und weil Sie es jetzt zweimal erwähnt haben, dass die Piraten und Piratinnen hier auf ganz ähnliche Vorschläge gekommen sind, das freut mich sehr und das halte ich aber auch für einen Hinweis, dass wir auf der richtigen Spur sind, weil das, was in den Dingen inhärent angelegt ist und aber noch nicht erkannt worden ist, das wird immer von vielen Menschen gleichzeitig erkannt. Das ist wie ein Bewusstseinsspiegel, der sich langsam hebt. Und dann kommen alle auf das gleiche logische Ergebnis. Sei das jetzt Beispiel mit dem Kapitalverkehr, dass das eine Balance aus Recht und Pflicht sein muss, oder sei das jetzt eben, dass die Geldschöpfung in öffentliche Hand übergehen muss, dazu möchte ich gleich etwas sagen, oder dass die vierte Generation der Basler Kriterien nicht mehr vom Basler Komitee geschrieben wird, sondern vom demokratischen Souverän. Also Kreditvergaberichtlinien für Banken, ja, das halte ich für eine sinnvolle Vorgangsweise des Gesetzgebers. Aber der Gesetzgeber soll eben nicht der Basler Bankenausschuss sein, weil der ein einseitiges Weltbild hat, sondern das soll der demokratische Souverän sein, der nur in seiner Summe ein ganzheitliches Weltbild hat und das eben entsprechend den Banken vorgeben kann. Konkret kurz zur Eigenkapitalquote, die liegt ja bei wenigen erbärmlichen Prozent derzeit, weshalb Banken auch immer wieder als Hedgefonds bezeichnet werden, die ein Systemrisiko darstellen. Derzeit ist eine Debatte im Gang, dass die Eigenkapitalquote auf 25 bis 30% erhöht werden soll. Das halte ich für sinnvoll. Und im Gespräch mit kleinen regionalen Volksbanken, Raiffeisenbanken und Sparkassen wird mir immer wieder gesagt, dass einiges das heute sogar bereits erfüllen. Also unglaubliche 25% Eigenkapitalquote gibt es bei einigen dieser Banken, was der Beweis ist, dass das möglich ist und keine Utopie. Auch in der Vergangenheit war das eine durchschnittliche Eigenkapitalquote vor 100 Jahren noch, was ein weiterer Beweis ist, dass das möglich ist. Und keine Utopie. Also diesen Vorschlag würde ich unterstützen. Allerdings würde ich jetzt noch zu dem kurz erwähnten Geldschöpfungsgedanken etwas sagen, weil die konkrete Formulierung, die ich jetzt gehört habe, war, dass den Geschäftsbanken die Geldschöpfung für Finanzkredite nicht mehr erlaubt werden soll. Da würde ich gerne ein bisschen präzisieren, weil das sind zwei voneinander getrennte Fragestellungen. Und das erkläre ich auch gleich, wie ich das meine. Der erste Fragenteil ist, soll die Geldschöpfung von der Zentralbank alleine vorgenommen werden oder auch von den privaten Geschäftsbanken? Und dann wäre der zweite Teil der Frage, wofür dürfen private Geschäftsbanken Kredite vergeben? Eben auch für Finanzspekulationen oder nur für reale Investitionen? Beide Fragen sind aber nach meinem Verständnis klar voneinander zu trennen. Und auch hier sind wir offenbar im ersten Frageteil, wer soll das Geld schöpfen, zum gleichen Ergebnis gekommen. Dafür gibt es übrigens mittlerweile eine recht stattliche Bewegung für die sogenannte Vollgeldreform rund um Josef Huber, der an der Universität Halle, unterrichtet hat und hier der Vordenker dieser Reform ist. Und in der Schweiz gibt es mittlerweile die Vorbereitung einer Volksinitiative. Und ganz kurz ist der Gedanke der, dass nun alles Geld nur noch von der nicht nur öffentlichen, sondern auch demokratischen Zentralbank ausgegeben werden soll. Nicht nur die Münzen und die Banknoten, sondern auch das Buchgeld mit einer ganzen Reihe von Vorteilen, die damit verbunden sind. Aber warum ich das jetzt auch aufgreife, selbst in einem Vollgeldregime kann es vorkommen und vielleicht sogar in gleichem Maße wie heute, dass Banken Spekulation auf Kredit finanzieren. Sie würden es dann einfach mit Vollgeld machen. Also das ist auch es ist überhaupt keine Kritik am Vollgeld, nur es ist der Hinweis, dass das Vollgeld nicht alle Probleme lösen würde und es würde ganz sicher nicht die Spekulation aus der Welt schaffen, weil wenn wir immer mehr Finanzvermögen haben, dann dieses Vermögen bei den Banken deponieren, dann können die Banken in einem Vollgeldregime damit Kredite finanzieren. Aber ob Sie damit reale Kredite finanzieren oder spekulative Finanzkredite investieren, das ist überhaupt nicht Gegenstand der Vollgeldreform, sondern das wäre Gegenstand der Kreditregulierung. Und braucht es aus meiner Sicht unbedingt ergänzend zur Vollgeldreform, damit diese dann umso effektiver wirken kann, A, und B, damit wir sicher gehen, dass, dass Kredite nicht mehr für Finanzspekulation nachgefragt werden. Aus einer etwas systemischeren Sichtweise ist das Vollgeldreformvorschlag ein Problemlösungsansatz auf der Angebotsseite des Geldes. Die Banken können nicht mehr Geld anbieten, als die Zentralbank in Umlauf bringt, aber auch das kann mit der Zeit sehr viel werden. Und die Kreditregulierung wäre ein Problemlösungsansatz von der Nachfrageseite her. Selbst wenn ein Kredit nachgefragt würde, um Aktien zu kaufen, ein Unternehmen zu kaufen oder Finanzderivate zu hebeln, was Hedgefonds gerne tun, dann müsste die Bank diesen Kredit verweigern. Und im Zusammenspiel Vollgeldreform und Kreditregulierung würden wir das globale Finanzcasino schließen. Vielleicht kurz zur Erklärung. Ich habe es ein bisschen missverstanden. Das will ich nur kurz aufklären. Also es geht hier nicht darum, also zumindest den meisten oder einigen, gleich die Geldschöpfung der Banken prinzipiell zu verbieten, sondern sie eben, wie ich gerade nur erwähnt habe, eben sie einzuschränken. Das kann man dann von der Idee her so machen mit der Kreditlenkung. Bevor wir jetzt, das ist vielleicht ein Dissens, über den wir gleich reden können, weil Sie jetzt meinen, man müsste das generell beides trennen. Da gibt es sicherlich hier unter anderem andere Meinungen, dass man das vielleicht auch zusammen machen könnte. Bevor wir jetzt zum nächsten Punkt übergehen, das vielleicht genauer zu betrachten, die Zentralbank und Staaten, würde ich jetzt erstmal noch ans Zahlenmikrofon für eine Frage übergeben. Squeezy Line, bitte. Kannst du jetzt sprechen, wenn du sprechen kannst? Wenn du Push-to-Talk aktiviert hast, musst du die Taste drücken. Nein, sprich nicht. Gut, dann nicht. Gut, ist wieder gegangen. Dann, ja, AMT bitte. Ja, wir hatten auch in der Vergangenheit schon mehrere Diskussionen darüber, wie man tatsächlich dieses Regime dahingehend verbessern kann, dass tatsächlich eine gemeinwohlfördernde Geldordnung am Ende dabei rauskommt. Da gibt es von Professor Werner zum Beispiel sehr interessante Ansätze zur Kreditlenkung, mit denen wir uns auch eine Zeit lang beschäftigt haben. Insofern glaube ich, gibt es da mehrere Möglichkeiten. Die Vollgeldreform ist eine davon, die bestimmte Probleme löst, dahingehend das System zu reformieren. Aber die Kernfrage ist natürlich, am Ende, was ist letztendlich Geld? Verschiedene Definitionen existieren und das Problem ist, dass wann immer man über Geld spricht, jeder von irgendetwas anderem spricht. Geld gibt es in mehreren Erscheinungsformungen. Es gibt das Buchgeld der Banken, das ja nicht gesetzliches Zahlungsmittel ist, also das Chiralgeld. Dann gibt es die physische Erscheinungsform in Münzen und Noten. Und es gibt eine große Verwirrung darüber, was dann am Ende hinter diesen Verbriefungen in ausgedruckter Form oder in geprägter Form dann letztendlich steht. Es ist natürlich das Vertrauen der Menschen, dass sie eine ungefähre Idee haben, was sie für was kriegen. David Graeber hat in seinem Buch Schulden die ersten 5000 Jahre ja sehr gut darauf hingewiesen, dass die Schuldkontrakte wesentlich älter sind als die Geldsysteme, die dann modern darauf aufbauend draufgesetzt wurden. Am Ende steht natürlich hinter dem Geldsystem immer ein Schuldner, also ein Gläubiger- und Schuldnerverhältnis. Und da ist meine Frage, wie ist das zu bewerten? Gibt es eine Differenzierung zwischen Schulden auf der einen Seite und Geld auf der anderen Seite, zwischen Zahlungsmitteln und zwischen den anderen möglichen Sachen innerhalb des Geldsystems? Könnten Sie da etwas Klarheit schaffen und auch sagen, wie soll das geregelt werden? Wer soll das Geld schaffen? Was soll gesetzliches Zahlungsmittel sein? Und wie sollen die Schuldverhältnisse in diesem System geregelt sein? Ja, sehr gerne zunächst noch also die Anerkennung, dass ich hier etwas nicht ganz richtig verstanden habe. Ich hatte verstanden, dass es einen Konsens für die Vollgeldreform gibt, aber offenbar nicht. Das habe ich jetzt, glaube ich, so richtig verstanden. Aber ich stimme jedenfalls eben auch zu und halte das vielleicht sogar für noch wichtiger, dass es zur Kreditregulierung kommen muss. Also wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Vollgeldreform und Kreditregulierung, ich glaube, dann würde ich der Kreditregulierung den Vorzug geben, wenn auch keine starke Präferenz, so doch eine leichte Präferenz. Damit zur Gelddefinition. Ja, ich habe mich in meinem Buch ganz bewusst nicht auf die Gelddefinitionen nach Geldfunktionen eingelassen, weil da sehe ich erhöhte Verwirrungsgefahr, ohne dass das zwingend zur Lösung der Probleme beiträgt. Mein Zugang war, die einzelnen Verwendungen des Geldes zu analysieren und die dortigen Probleme ausfindig zu machen und da konkrete Lösungen anzubieten. Dennoch gibt es zum Thema, wer soll das Geld ausgeben, da habe ich doch eine sehr klare Partei eingenommen für die Position, dass das gesamte Geld von der demokratischen Zentralbank ausgegeben werden soll. Und ich glaube, das kann ich relativ plausibel und verständlich begründen, nämlich mit einem historischen Evolutionsprozess. Das, vielleicht darf ich noch ein bisschen mehr ausholen. Mein Vorschlag ist, dass der über allen inhaltlichen Veränderungen steht, ist ein neues Paradigma. Und das Paradigma heißt, Geld soll ein öffentliches Gut werden. Und dieses neue Paradigma soll das derzeit herrschende Paradigma freier Finanzmärkte unter ganz dicken Anführungsstrichen, also kapitalistischer Finanzmärkte, ablösen. Und Geld als öffentliches Gut hat verschiedene Aspekte, von der demokratischen Regelbildung über diesen zweiten Punkt, über den ich jetzt sprechen werde, dass die demokratische Zentralbank das Geld ausgeben soll, aber alles Geld. Und drittens, dass die Banken dem Gemeinwohl dienen sollen, egal ob es sich um private oder öffentliche Banken handelt. Zum zweiten Punkt, dass alles Geld von den demokratischen Zentralbanken ausgegeben werden soll. Hier gibt es diese schon angesprochene historische Evolution, dass die privaten Banken nach ihrer Entstehung im 13., 14. Jahrhundert, zwei, drei Jahrhunderte später, die ersten Zentralbanken gebildet haben. Das waren am Beginn überwiegend private Zentralbanken und das sind sie zum Teil heute noch. In Österreich zum Beispiel war vor 10 Jahren noch 40% der österreichischen Nationalbank in Privateigentum. In Italien ist es noch zu 100% der Fall. Die italienische Zentralbank ist zu 100% privat. Ebenso ist Ähnliches ist bei der Federal Reserve in den USA oder bei der japanischen Notenbank. Die Deutsche Bundesbank ist zu 100% öffentlich und ebenso die Europäische Zentralbank. Aber der Trend ist eindeutig, dass die Zentralbanken öffentliche Banken sein sollen, wenn auch noch nicht demokratische. Das wäre sozusagen dann auch hier ein weiterer Evolutionsschritt, dass nicht die Regierung die Zentralbanker nominiert, sondern dass die vielleicht direkt von der Bevölkerung nominiert werden, aus allen wichtigen Einflussgruppen heraus. Also da würde dann ein sehr vielfältiges Stakeholder-Gremium alle wichtigen Interessensgruppen der Bevölkerung abbilden. Die Zentralbanken sind bereits dazu übergangen, die Banknoten als Monopol auszugeben. Das ist auch durch die meisten Verfassungen abgesichert. Früher war das anders. Früher wurden die Banknoten von privaten Banken herausgegeben. Und in einigen Teilen Großbritanniens ist das immer noch so. Also auch dieser Prozess ist noch nicht zur Gänze abgeschlossen. Und der Prozess, der noch nicht einmal richtig begonnen hat, ist, dass das gesamte Buchgeld auch von den Zentralbanken ausgegeben wird. Es ist so, dass 90% des Buch- oder Bankengeldes von den privaten Geschäftsbanken im Zuge der Kreditvergabe oder auch anderer Transaktionen geschaffen wird. Und manche, wie Professor Huber, sehen es sogar so, dass das gesamte Buchgeld von den privaten Banken bei der Kreditvergabe und anderen Transaktionen geschaffen wird und nur zu einem Teil durch die Zentralbanken dann refinanziert wird. Aber die Zentralbanken geben aktiv nicht einmal 1% des Buchgeldes aus. Und in der Vollgeldreform würde das gesamte Buchgeld ebenso von der Zentralbank ausgegeben werden, aber nicht als Kredit an die privaten Geschäftsbanken, wodurch es nicht mehr so wie heute als Schuld in Umlauf käme und verzinst in Umlauf käme, sondern es würde als Geschenk an den Staatshaushalt in Umlauf kommen. Das heißt, wir würden aus dieser Betrachtung heraus von einer Schuldenwirtschaft in eine Geschenkökonomie übergehen. Das ist ein Erkennungsmerkmal der Vollgeldreform. Und die Größenordnungen sind ja, glaube ich, sehr wichtig, damit Inflationsängste oder Geldschöpfungsfantasien gleichermaßen gedämpft werden. Die entscheidende Geldmenge, nämlich M1, die sich aus dem Bargeld und aus dem Giralgeld, den Sichteinlagen auf den Girokonten, zusammensetzt, die ist derzeit in Deutschland ungefähr halb so groß wie die Wirtschaftsleistung. Und wenn das BIP, die Wirtschaft, um 1% wächst, dann könnte eben auch die Geldmenge um 1% erhöht werden. Und wenn die Geldmenge halb so groß ist wie die Wirtschaftsleistung, dann wäre die zusätzliche Geldmenge, die die Zentralbank schöpft, eben ein halbes Prozent der Wirtschaftsleistung. Und das wäre auch der Geldschöpfungsgewinn, der nicht mehr den privaten Banken zugute käme, sondern direkt dem Staatshaushalt. Und der Staat könnte dieses geschöpfte Geld, dieses zusätzliche Geld ausgeben, zum Beispiel als in Form von Gehältern an die Lehrerinnen. Und die Lehrerinnen können dann wiederum einen Teil ihres Einkommens als Spareinlage in die Banken bringen. Und damit hätten dann die Banken Vollgeld, nämlich vollwertiges gesetzliches Zahlungsmittel zur Verfügung, das sie in Kredite umwandeln können. Ein weiterer Nebeneffekt wäre, dass die Banken dann genau dem Bild entsprechen würden, dass viele von uns von Banken haben, nämlich dass zuerst jemand etwas bei einer Bank einlegen muss, bevor sie dann einen Kredit vergeben kann. Wir wissen, dass das eben heute ganz anders ist, nämlich dass am Beginn der Kredit steht und dadurch auch die Geldmenge erhöht wird. Und das ist eben die Fähigkeit der privaten Geschäftsbanken, Geld zu schöpfen. In einem Ausmaß, dass sich in den letzten 20 Jahren die Geldmenge M1 ungefähr viermal so schnell vergrößert hat wie die Wirtschaftsleistung. Also dieser tatsächlich davon galoppiert. Und das ist ein weiteres Argument für die Vollgeldreform, dass die Geldmenge ausschließlich von der Zentralbank gesteuert wird. Oder noch einmal anders gewendet, dass Geld und Kredit getrennt werden. Das Geld wird ausschließlich von der öffentlichen Zentralbank erschaffen und in Umlauf gebracht. Und die Banken haben keinerlei Geldschöpfungsfunktion mehr, sondern sie haben die ausschließliche Kreditfunktion. Sie sind dazu da, die Wirtschaft zu finanzieren, aber nicht das Geld zu erschaffen. Ich weiß nicht, ob ich zu den Schulden, vielleicht könnt ihr mir durch eine Nachfrage helfen, dass ich zu den Schulden noch ein bisschen mehr sage. Ja, wir haben eine Nachfrage am Saalmikrofon. Rudi, bitte. Ja, danke schön. Guten Abend, Herr Felber. Zu dem Thema, was Sie gerade angesprochen haben. Also zwei Sachen sind mir da, oder ich habe ein bisschen Ängste dabei. Ich will es mal so ausdrücken. Zunächst einmal, wenn es darum geht, dass die Banken nur noch das Geld der Sparer verleihen können. Die Sparer haben natürlich ein Interesse, eine Rendite zu erwirtschaften. Zins, das ist, glaube ich, so ein Thema, was Sie auch noch ansprechen wollten. Und dann hauen die Banken eben was oben drauf und das wäre dann das, was dann die Kreditnehmer dafür zu bezahlen hätten. Ich habe ein bisschen Angst dafür vor, dass für Kreditnehmer der Zinssatz steigen würde bei Vollgeld. Und das nächste, was wäre, wie ist es denn, wenn die Kreditnachfrage höher ist als das Angebot der Sparer? Was passiert dann? Mal ganz davon abgesehen, dass dadurch natürlich auch nochmal der Zinssatz steigt. Aber wie soll denn nach einer Vollgeldreform dort zusätzliches Geld reingepackt werden? Ja, danke für die Nachfrage. Ich beginne in umgekehrter Reihenfolge, nämlich was passiert, wenn der Kreditbedarf der Volkswirtschaft größer ist als die Summe der Spareinlagen. Dieses Bild war in den Nachkriegsjahrzehnten vollkommen, das war so. Also da gab es ja noch kaum Ersparnisse, aber es gab einen hohen Kreditbedarf. Und deshalb war es in einer solchen Situation wichtig, dass sich die Banken auf andere Weise refinanzieren konnten als ausschließlich über Spareinlagen, sei das eben durch Interbankenkredite, durch Zentralbankkredite oder eben durch kollektive Geldschöpfung. Das war vielleicht für diese Phase sogar notwendig. Jetzt sind wir aber in eine andere Phase eingetreten und wir sind in eine Phase eingetreten, wo das Finanzvermögen der Wirtschaftsleistung davoneilt. Vielleicht die Zahlen, wir hatten 1970 ein Finanzvermögen der privaten Haushalte, das nur halb so groß war wie die damalige Wirtschaftsleistung. Und heute ist aber das Finanzvermögen der privaten Haushalte schon mehr als 1,5-mal so groß wie die Wirtschaftsleistung und geht in Richtung 200%. Über die gesamte Volkswirtschaft verfügen die Banken mittlerweile über weit mehr Spareinlagen, als sie Spareinlagen, muss man von den Sichteinlagen ein bisschen unterscheiden, als es an realen Krediten braucht. Das ist eine entscheidende Voraussetzung für die Vollgeldreform, dass grundsätzlich völlig ausreichend Sparvermögen vorhanden ist, um den realen Kreditbedarf zu decken. Falls das dennoch nicht der Fall sein sollte, dann gibt es in der Vollgeldreform die genau gleiche Möglichkeit für Banken, sich bei der Zentralbank zusätzliche Kredite zu bekommen. Die Steuerung der Geldmenge bedeutet ja in der Vollgeldreform nicht, dass das Geld nur noch auf die beschriebene Form des Geschenks an den Staatshaushalt in Umlauf kommt, sondern es kann die Zentralbank genauso wie heute, wenn sie das aus berechtigten Gründen für nötig hält, insbesondere um eine Kreditklemme zu verhindern, dann kann sie den Banken hier zusätzlichen Kredit geben, damit sie hier einen höheren Bedarf an realen Krediten finanzieren können. Aber systemisch, glaube ich, stehen wir vor einem ganz anderen Problem. Systemisch stehen wir vor einem gegenteiligen Problem, dass wir einen Überhang an Spareinlagen haben und eine relativ schrumpfende reale Kreditnachfrage, weil die Kredite in Relation zur Wirtschaftsleistung, die sind ja mehr oder weniger konstant, aber die Sparvermögen in Relation zur Wirtschaftsleistung, die nehmen zu. Das heißt, wir stehen eigentlich systemisch vor einem anderen Problem, und da komme ich zur Verzinsung, dass wir nicht mehr das gesamte Finanzvermögen veranlagen können. Und auch hier bietet die Ich hätte einen kurzen Einwurf, und zwar an der Stelle kommen Sie ja ganz konkret darauf zu sprechen, dass wir eine Verteilungsproblematik haben, nämlich dass diejenigen, die potenziell eben Kredite brauchen, nicht rankommen und die, die zu viel davon haben, nicht wissen, wo sie es sinnvoll investieren sollen. Das heißt, an der Stelle stellen sich für mich 4 Fragen, auf die Sie vielleicht eingehen können. Das ist einmal die Verteilungsfrage, dann die Frage, wie soll das gesteuert werden mit Steuern, Abgaben, wie auch Vermögensbegrenzungen. Dahinter verbirgt sich natürlich dann auch wieder die Machtfrage der Akteure im jetzigen System und des Gemeinwohls letztendlich. Und dann auch die Notwendigkeit, auf die Sie gerade eingehen, wie diese Kredite denn gelenkt werden von der Zentralbank beziehungsweise von den Regierungen, die dort die Rahmenbedingungen auf Mandat der Bevölkerung erstellen. Ich habe alle 4 Fragen notiert und ich beginne mit der Verteilungsfrage. Darf ich einmal kurz dazwischen fahren, weil meine Frage noch nicht beantwortet war? Das wollte ich jetzt in einem beantworten. Also die Verteilungsfrage mit der Zinsfrage. Korrekt, oder? Rudi? Es ging mir eher darum, dass ich die Gefahr sehe, dass der Zins einfach extrem steigt. Und das kann nicht förderlich sein für die Wirtschaft. Aber ich hätte auch noch eine Gegenrede gegen Ihre letzte Aussage. Aber machen Sie erstmal. Ja, zum Zins wollte mich genau auf die Beantwortung dieser Frage hinarbeiten. Fange aber trotzdem noch einmal damit an, dass es einen Überhang an Finanzvermögen gibt und dass deshalb ein Teil dieses Finanzvermögens stillgelegt werden muss. Nämlich so, dass es keinen Renditedruck mehr auf die Wirtschaft ausübt. Das beinhaltet natürlich, dass eine professionelle Vermögensverwaltungsindustrie, die müsste verschwinden. Das ist jetzt doch nicht die Beantwortung der Machtfrage, aber zunächst einmal, was ich für inhaltlich als notwendig erachte. Und dahinter steht der Gedanke, dass es überhaupt keine Kapitaleinkommen mehr geben darf. Und wenn es keine Kapitalinkommen mehr gibt, dann gibt es logischerweise auch keine Fonds und keine Kapitalanlagegesellschaften und keine Finanzvermögens- und Vermögensverwaltungsindustrie. Der Teil des Finanzvermögens, der stillgelegt wird, könnte dann einfach auf den Geldkonten liegen. Und die Geldkonten, die werden in der Vollgeldreform aus der Bankbilanz ausgelagert und bleiben im Besitz der Kontoinhaberinnen mit einerseits dem Vorteil, dass im Falle der Bankinsolvenz sind diese Gelder sicher, sind nicht Teil der Insolvenzmasse und geben nicht Anlass zum Bankrun. Zum anderen würde ich die Sparzinsen wieder gesetzlich regulieren, wie das in Deutschland, in Westdeutschland bis 1967 auch der Fall war mit dem Spareckzins. Machen Sie weiter. Und ich würde hier in einer Übergangsphase einen sehr moderaten Sparzins anbieten von 0,5 oder 1% zum Beispiel, weil dadurch die Umverteilungswirkung minimiert würde, aber es bestünde eben dennoch ein Anreiz, dass wenigstens ein Teil des Geldvermögens, das ich nicht auf dem Girokonto halte, das ich dort nicht benötige, das würde ich dann eben auf ein Sparkonto und damit auch in die Bankbilanz hineingeben, weil ich dort eben einen, wenn auch bescheidenen, so doch Zinssatz bekomme. Das setzt natürlich wiederum voraus, dass alle anderen Anlagealternativen und Spekulationsalternativen, wo ich einen höheren Finanzrendite erhalte, die müssten ebenso verschwinden. Sonst würden eben sehr viele Gelder in spekulativere oder riskantere Anlagen gehen. Aber da mache ich zumindest im Buch systematische Vorschläge, sodass es keine Anlagealternative mehr gibt, wo ich eine höhere Rendite erziele als diese 0,5 oder ein Prozent. Langfristig bräuchte es vielleicht nicht einmal die, aber wenn das volkswirtschaftliche Kreditvolumen, das dann nur noch ein ausschließlich reales Kreditvolumen ist, sich für den Haushaltssektor zwischen 50 und 100% der Wirtschaftsleistung bewegt und für den Unternehmenssektor ebenfalls zwischen 50 und 100% der Wirtschaftsleistung bewegt, sodass in Summe das Kreditvolumen, das volkswirtschaftliche Kreditvolumen zwischen 100 und maximal 200% der Wirtschaftsleistung pendelt, dann wäre bei einem Sparzinssatz von 1% die Umverteilung durch das Zinssystem zwischen 1% und 2% der Volkswirtschaft, und das halte ich immer noch für zu viel, und ich bin deshalb für die vollkommene Abschaffung des Sparzinses, aber es wäre im Vergleich zu heute eine relativ geringe Umverteilung. Warum bin ich generell für die Abschaffung aller Kapitaleinkommen und des gesamten Sparzinses? Weil es erstens vom ersten Zehntelprozentpunkt Zins von jedem Basispunkt Zins ist es eine Umverteilung von 90-95% der Bevölkerung, die bei einer systemischen Betrachtung zu den Nettozinsverliererinnen zählen, hin zu 5-10% der Bevölkerung zu den Nettozinsgewinnerinnen zählen. Das heißt, auch in der geringsten Ausformung ist der Sparzins, den wahrscheinlich die Mehrheit der Bevölkerung sehr schätzt und gerne auch empfängt, weil sie eben nicht weiß, dass eine Bankbilanz zwei Seiten hat und dass wir selbst es sind, nämlich die Sparer und Sparerinnen, die auch gleichzeitig die Kreditzinsen zahlen, allerdings nicht direkt, sondern indirekt über unseren täglichen Einkauf und Konsum, in den die Unternehmen ihre Kapitalkosten hineinverrechnen. Deshalb gibt es einen viel zu hohen Anteil der Bevölkerung, die sich über die Sparzinsen freuen. Aber mein Vorschlag wäre, dass es systematisch überhaupt keine Kapitaleinkommen mehr gibt. Und das würde zum einen die Verteilungssituation dramatisch entschärfen, weil es nur noch Arbeitseinkommen gäbe. Das wäre der Vorschlag. Einkommen nur noch gegen Leistung, gegen Arbeitsleistung oder natürlich auch gegen Bedürftigkeit. Aber das ist wieder ein anderes Kapitel. Und die Bank für Gemeinwohl wird dieses Ideal noch nicht zur Gänze erfüllen, aber zumindest einmal die Sparer und Sparerinnen offensiv einladen, auf den Sparzins zu verzichten. Und neben der Bank für Gemeinwohl mache ich auch den Vorschlag von regionalen Gemeinwohlbörsen, wo ich die Ablöse der Finanzrendite vorschlage durch eine Nein, das sind Fragen an mich, das verstehe ich jetzt auch. Die Aktiengesellschaften lösen sich überhaupt nicht auf, sondern die Unternehmen könnten weiterhin Eigenkapital attrahieren, nämlich nicht Fremdkapital im Sinne von Krediten über die Banken vermittelt, sondern direkte Kapitalattraktion in Form von Eigenkapital, nämlich einen Teil unseres Finanzvermögens über die Börsen, über die regionalen Gemeinwohlbörsen. Aber der Unterschied zur zentralen kapitalistischen Börse in Frankfurt, in Amsterdam und in London und in New York wäre erstens, dass die Unternehmensanteile nicht handelbar wären. Dadurch entstehen keine Aktienkurse, so wie heute, und man kann nicht auf steigende oder sinkende Kurse spekulieren, sondern man kann sich nur an einem Unternehmen beteiligen und auch wieder divestieren. Also man kann auch seinen Anteil zurückfordern. Das wird aber nicht immer möglich sein, sondern nur unter bestimmten Voraussetzungen A. Und B, es gäbe eben auch keine Dividenden mehr im Sinne einer Finanzrendite, sondern die Rendite wäre eine, ich nenne das Triple Skyline, eine Sinnrendite, Nutzwertrendite und Ethikrendite. Sinnrendite ist, dass ich dadurch, dass ich einen Teil meines Finanzvermögens in Unternehmen investiere, ermögliche ich die Entstehung und auch das Fortleben, den Fortbestand von sinnvollen Unternehmen. Also zum Beispiel von der regionalen Energieversorgung, der Trinkwasserversorgung, von Bildungseinrichtungen, von Unternehmen, die freie Software erzeugen oder die frei zugängliches Saatgut erzeugen. Da gibt es ganz viele wichtige Unternehmen, deren Existenz ich einfach ermöglichen möchte, unabhängig davon, ob ich auch deren Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehme oder nicht. Wenn ich das zusätzlich tue, dann habe ich auch eine Nutzwertrendite. Dann habe ich ein Bankkonto bei einer ethischen Bank. Ich habe das Saatgut, wenn ich Bauer bin oder Gärtnerin. Ich habe die Software, wenn ich sie benötige und. Und drittens eine Ethikrendite. Weil wenn in der idealen Welt dann bereits alle Unternehmen so gestrickt sind, dann möchte ich ja mein Geld dann in diejenige Bank legen, die ethischste aller Banken ist. Also wo die besten Arbeitsbedingungen herrschen, wo die gerechteste Verteilung praktiziert wird und die am konsequentesten dem Gemeinwohl dient. Und das kann ich dann anhand der Gemeinwohlbilanz ablesen. Und wenn ich diese drei Renditen habe, Sinnrendite, Nutzwerkrendite, Ethikrendite und auch noch ein Mitbestimmungsrecht, weil das habe ich ja auch noch, dann werden in einer ferneren Zukunft nicht nur 1% oder 5% oder 10% der Menschen bereit sein, einen Teil ihres Finanzvermögens ohne Finanzrendite in solche Unternehmen zu lenken über regionale Gemeinwohlbörsen, sondern eben ein wachsender Anteil der Bevölkerung. Und all along wäre ich auch für das vollkommene Abschmelzen von Finanzrenditen, weil die das Investitionsmotiv total sinnlos verzerren. Weil wenn ich so wie heute ausschließlich auf die Finanzrendite achte, dann gebe ich ja mein Geld nicht in das sinnvollste Unternehmen, in das notwendigste, in das ethischste in das Unternehmen mit der besten Qualität, sondern ich investiere mein Geld nach relativ sinnlosen Kriterien, nach der Vermehrung des Kapitals. Und das schafft eben nicht nur Ineffizienz in all diesen jetzt genannten Kriterien, sondern es verursacht insbesondere eine zunehmende Konzentration von Vermögen, weil die Kapitaleinkommen, wie wir jetzt schon gehört haben, die Einkommens- und insbesondere die Vermögensverteilung immer ungleicher machen. Und das könnte man wiederum korrigieren eben durch Steuern. Also die Ich hätte dazu eine kurze Ergänzungsfrage, und zwar in einem Vortrag an der LMU hat Professor Hohmann sehr gut ausdifferenziert, wie die Interessenlage und für Entscheidungen in einer Wettbewerbslogik liegen. Und dabei hat er gesagt, das ist in unserer konkurrenzbasierten Wirtschaft nicht die Tugend des Einzelnen, die eine Veränderung im Gesamtsystem hervorbringen kann. Und die Leute handeln auch nicht unmoralisch, beziehungsweise investieren in möglichst renditebringende Unternehmen oder Finanzspekulationen, weil sie damit die negativen Kollateralerscheinungen fördern wollen, sondern weil sie aus dem Überlebensprinzip heraus handeln. Und das gilt auch für erfolgreiche Unternehmen, weil auch erfolgreiche Unternehmen nicht sicher sein können, dass auch morgen mit ihrem Know-how, mit ihrem Wissen sie noch an der vordersten Front mitkämpfen können. Das heißt, das Wettbewerbsprinzip zwingt alle Akteure im Markt unter die strenge Logik, unter der sie nicht in der Lage sind, aus diesen Gefangenen-Dilemmas, die sich da ergeben, auszubrechen. Wie kann man das durch Institutionen so sprengen, dass dabei tatsächlich die Gemeinwohloption, die sie mit den verschiedenen, mit Sinnhaftigkeit und so weiter anführen, dass die auch ökonomisch rentabel werden, sodass sich eben die negativen Sachen nicht mehr lohnen? Ja, dieses Gefangenendilemma, was du jetzt ansprichst, oder der Dumping-Effekt in einer kapitalistischen Konkurrenzmarktwirtschaft, der würde durch die Gemeinwohlökonomie nicht nur annulliert, sondern sogar ins Gegenteil verkehrt, durch die sogenannte ethische Schubumkehr auf den Märkten, die dadurch eintritt, dass die Unternehmen ihre ethische Performance unter Beweis stellen müssen mit einer verpflichtenden Gemeinwohlbilanz, wo das Leben der Verfassungsgrundwerte gemessen wird, also von Menschenwürde, Solidarität, Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit, Demokratie. Und je nach Gemeinwohlbilanzergebnis, ja, wir haben hier einen Prototypen entwickelt, der schon in der 4.1-Version jetzt von 170 Unternehmen aus 5 Staaten final erstellt wurde. Das Ergebnis zwischen ja, bis maximal 1000 Gemeinwohlpunkte oder auch 100% könnte man auch formulieren, das würde dann zu einer unterschiedlichen rechtlichen Behandlung der Unternehmen führen. Also je ethischer sich das, oder auch verfassungstreuer, sagen wir manchmal süffisant, aber ganz ehrlich oder ganz treffend, sich ein Unternehmen verhält, desto mehr rechtliche Vorteile erhält es. Das heißt, es zahlt weniger Steuern, es zahlt weniger Zoll, erhält leichteren Marktzugang, erhält günstigere Kreditkonditionen, aha, da sind wir wieder beim Anknüpfungspunkt, oder günstiger Eigenkapital über die regionalen Gemeinwohlbörsen, aha, da sind wir wieder Anknüpfungspunkt, oder Vorrang beim öffentlichen Auftrag, bei Forschungen und so weiter. Da gibt es eine unendliche Spektrum von Möglichkeiten, wie man gemeinwohlorientiertere Unternehmen rechtlich in Vorteil stellen könnte gegenüber weniger ethischen oder gemeinwohlorientierten Unternehmen, bis zu dem Kipppunkt, dass die Produkte und Dienstleistungen der ethischen Unternehmen preisgünstiger werden für die Endverbraucher und Endverbraucherinnen als die Produkte der weniger ethischen Unternehmen. Dann haben wir das geschafft, denn die gegenwärtige Marktdynamik, dass sich der Dumper durchsetzt, dass sich der Unethische durchsetzt und der Ehrliche, der Dumme ist, das würde dann verkehrt ins Gegenteil, dass nur noch ethisches Wirtschaften zum Erfolg führt. Und je unethischer ich wirtschafte, desto näher manövriere mich in Konkursgefahr. Aber ich stimme Herrn Hohmann hier zu 100% zu, dass ethisches Handeln auf der individuellen Ebene oder individualethisches Handeln nicht ausreichend ist in einem System, das unethisches Handeln belohnt. Deshalb braucht es die Ergänzung oder umgekehrt oder anders formuliert, die Belohnung des individualethischen Verhaltens durch entsprechende Systemspielregeln oder durch entsprechende Maßnahmen auf der sozialethischen Ebene, und das ist eben die Ebene verbindlicher Normen und Gesetze. Wunderbar. Matthias. Ja, schönen guten Abend, Herr Felber. Ich habe da schon also den Eindruck gewonnen, dass das, was Sie vorschlagen, doch zu einem Generalumbau des derzeit herrschenden Systems irgendwie beitragen oder zu dem führen soll. Wenn ich zum Beispiel die Frau Ulrike Herrmann in ihrem Buch richtig verstanden habe, das sie ja letztes Jahr im Herbst herausgegeben hat, Der Sieg des Kapitals, das Sie vielleicht auch gelesen haben, dann hat sie ja denn darin den Kapitalismus beschrieben, wie er in den letzten 250 Jahren funktioniert hat. Dass eigentlich wir keine Marktwirtschaft bisher hatten, sondern dass es immer ein Zusammengehen war zwischen den großen Unternehmen und dem Staat, dass dieser Gegensatz gar nicht existent war. Aber dennoch hat dieses System, weil Kapital einfach immer eigentlich das Ziel hatte, dass nach der Investition mehr Kapital rauskommt, zu diesen großen Einheiten dann langfristig geführt, zusammen aber mit einem sogenannten technischen Innovationsprozess, Bessemer-Verfahren zum Beispiel bei der Stahlerzeugung und viele andere Beispiele könnte man führen. Das heißt, wie wollen Sie diesen Trend über diesen eigentlichen Antrieb im Kapitalismus, nämlich die technische Innovation und dass das Kapital am Ende des Prozesses mehr sein will oder mehr sein muss sogar als vorher, sicherstellen in dem System? Oder könnte da nicht wirklich größere Gefahr liegen, dass dann dieses System so unbefriedigend und dass ich genauso empfinde wie Sie und dass viele Fehlentwicklungen aufzeigt, ob es nicht dann ganz entgleist und wir etwas bekommen, wo wir vielleicht gar nicht wollten in unserem Gedanken an eine Verbesserung? Ja, jetzt waren so viele Zwischenstimmen. Ich weiß nicht, ob die von also immer wenn ich abbreche, dann höre ich hier Zwischenstimmen, sodass ich nicht weitersprechen kann. Aber ich glaube, ich habe die gesamte Frage gut verstanden. Ich habe das Buch von Ulrike Herrmann auch gelesen und war dann sehr gespannt auf die Alternativen und die kamen eigentlich nur als stichwortartige Andeutungen ganz am Ende. Und da hat sie auch von einer gemeinwohlorientierten Ökonomie unter anderem wörtlich geschrieben. Und den Kern des Kapitalismus, den würde die Gemeinwohlökonomie oder entkernen. Oder Kapitalismus ist eine Wirtschaftsform, in der die Mehrung des Kapitals das Ziel des Wirtschaftens ist. Sie haben es eh sehr schön beschrieben. Es muss nach der Investition immer mehr herauskommen. Und das hängt einerseits, das sind jetzt verschiedene Punkte, die hier zusammenspielen müssen, sonst kommen wir nicht raus aus dem Kapitalismus. Aber der erste und wichtigste Punkt ist meines Erachtens eine Änderung der Erfolgsmessung in der Wirtschaft. Und derzeit ist das gesamte Belohnungs- und Anreizsystem an ein Erfolgsmesssystem gekoppelt, das ausschließlich auf die Mittel des Wirtschaftens abzielt. Und das ist eben das Kapital und seine Mehrung in Form von Finanzrenditen für die Investoren, in Form von Finanzgewinnen für die Unternehmen und in Form des Wachstums des Bruttoinlandsprodukts aus der Sicht der gesamten Volkswirtschaft. Das alles sind die völlig falschen Erfolgsmaßstäbe, die nicht das Ziel und die Zielerreichung des Wirtschaftens messen, sondern die Verfügbarkeit der Mittel messen. Weil das Ziel des Wirtschaftens ist, ich habe es vorhin kurz erwähnt, nicht die Mehrung des Kapitals, sagen die Verfassungen, sondern im Gegenteil, sie sagen, das Kapital ist nur das Mittel, aber nicht der Zweck des Wirtschaftens. Der Zweck des Wirtschaftens ist das Gemeinwohl. Und wenn wir den Erfolg einer Volkswirtschaft, einer Investition oder eines Unternehmens messen wollen, dann müssen wir doch die Erreichung des Ziels messen. Und wenn das Ziel das Gemeinwohl ist, dann müssen wir auf volkswirtschaftlicher Ebene das Gemeinwohlprodukt messen und auf Unternehmensebene die Gemeinwohlbilanz erstellen und jede Investition einer Gemeinwohlprüfung unterziehen, um den Erfolg dieser Investition, dieses Unternehmens und dieser Volkswirtschaft messen zu können. Das wäre zumindest methodisch sauber. Derzeit begehen wir einen fundamentalen Methodenfehler, dass wir den Erfolg entlang der Anhäufung der Mittel messen, aber nicht entlang der Erreichung der Ziele. Und dieser Methodenfehler geht auf Adam Smith zurück. Es geht überhaupt nicht um eine grundsätzliche Smith-Kritik. Wir wissen, dass es für und gegen jeden Smith einen Grundzeugen gibt namens Adam Smith, weil er hat zu fast allem, was er geschrieben hat, auch das Gegenteil geschrieben. Mir geht es nur um ein ganz konkretes Zitat, wo er wörtlich sagt, dass die Pflicht jedes Kapitalisten, jedes Unternehmers ist, sein Kapital, und er meint das Finanzkapital, größtmöglich zu vermehren, damit das gesamte finanzielle Vermögen eines Volkes so groß wie möglich werde. Also das BIP, das dann 300 Jahre später, 200 Jahre später entwickelt wurde. Und das ist das ist der entscheidende Fehler, dass wir den Erfolg der Wirtschaft nicht anhand der Ziele messen, sondern anhand der Mittel. Und wenn wir aber erstens dazu übergingen, den Erfolg anhand der Mittel zu messen, wie ist die Gemeinwohlbilanz dieser Investition, wie ist die Gemeinwohlbilanz dieses Unternehmens, wie ist das Gemeinwohlprodukt oder auch wie ist die Gemeinwohlperformance einer Führungskraft, dann kommen wir endlich von dieser sinnlosen Systemdynamik der allgemeinen Kapitalvermehrung ab und wir gehen über die Ziele des Wirtschaftens direkt anzusteuern. Und dann ist es völlig unerheblich, ob das Kapital mehr wird oder gleich bleibt. Hauptsache die Ziele nehmen zu. Es kann mitunter auch weniger werden, was wir in Kauf nehmen, wenn wir dafür die Bedürfnisse befriedigen und die Lebensqualität steigt und die Freiheit zunimmt und die Demokratie gefühlt zunimmt und wenn die Ökosysteme dafür gesunden. Dann ist es wenigstens kein Schaden, wenn das Finanzkapital nicht vermehrt wird, sondern gleich bleibt. Sprich kein Zins, keine Dividende, keine Finanzrendite, aber ein erfolgreicher Restunternehmen, ein größerer Erfolg der Investition und ein höheres Gemeinwohlprodukt und damit ein größeres Gemeinwohl. Das ist die Kernleistung Nummer 1 der Gemeinwohlökonomie, dass sie den Kapitalismus ablöst durch eine andere Zielorientierung und durch eine dem Ziel gemäße Erfolgsmessung. B. Keinerlei Kapitaleinkommen mehr. Das ist auch sozusagen das Ende des Kapitalismus, wenn man nur noch durch Arbeitsleistung ein Einkommen und ein Vermögen erwerben kann, aber nicht mehr durch Besitz, das Zweite. Und drittens, eben die negativen Rückkopplungen beziehen sich auch auf die Unternehmensgröße. Und bei Unternehmen würde ich vorschlagen, dass das Unternehmen mit zunehmender Größe verpflichtend demokratisiert und vergesellschaftet werden, dass sowohl das Mitspracherecht sich auf immer mehr Stakeholder ausbreitet, als auch, dass das Eigentum des Unternehmens an immer mehr Personen übergeht. Und dann das wäre dann ein negativer Wachstumszwang, nämlich es wäre ein Anreiz für private Unternehmen klein zu bleiben, wenn es ihnen um die Macht geht, ja, was ja nicht für alle gilt. Aber wenn es den Unternehmensgründerinnen um die Macht geht, dann können sie sie behalten, aber sie müssen klein bleiben. Und dann sind sie keine Systemgefahr, für die Demokratie nicht und auch für andere Unternehmen nicht. Und wenn es ihnen gar nicht um die Macht geht und das Unternehmen eine optimalere Größe hat, wenn es größer ist, also es mag ja sinnvolle Argumente dafür geben, dass ein einzelnes Unternehmen 50 oder 100.000 Beschäftigte hat, aber dann müssen die Gründerinnen die Macht abgeben an viele und dann wären wir auch in dieser Bedeutung aus dem Kapitalismus ausgestiegen. Das Dritte, was in der Gemeinwohlökonomie zum Zug käme, wäre, dass wir die Konkurrenz ablösen durch Kooperation, nicht durch die Abschaffung der Konkurrenz, das wäre ein Missverständnis, sondern durch das negative Anreizen von den schlimmsten Formen des Gegeneinanders, also Kannibalismus und Preisdumping und Sperrpatente und aggressive Werbung in Massenmedien. Das würde alles zu Abzügen bei der Gemeinwohlbilanz führen und umgekehrt würde Teilen und Kooperation und solidarisches Verhalten würde zu einer Verbesserung der Gemeinwohlbilanz führen. Und das Letzte, was ich noch nicht gesagt habe, aber was auch gefragt wurde. Darf ich noch ganz kurz erwidern, Herr Felber, weil Sie haben sehr schön und sehr breit im Augenblick hier ausgeführt und auch die Implikationen meiner Stellungnahme sehr gut jetzt hier beschrieben, die daraus nämlich folgen. Im Kapitalismus wird aber eigentlich nicht investiert, wenn das Risiko da ist. Insofern ist es eigentlich gar keine Wettbewerbsgesellschaft. Das hat ja die Frau Herrmann auch ganz klar herausgearbeitet. Und deswegen kommt es ja zu diesen Kartellen. Und deswegen hat ja auch jeder versucht, denken Sie an den Ordoliberalismus in Deutschland und andere Bemühungen, ist jedes Mal genau an diesen systemimmanenten Mechanismen gescheitert. Das Kartellamt in Deutschland, das führt ein Nischendasein, das tut, was weiß ich, in ganz kleinen Ecken und Nischen irgendwas regulieren, aber geht bei weitem nicht an die weltweiten Problemlagen heran. Die ETH hat ja untersucht, dass 147 Finanzkonzernen mittlerweile die Verfügung über 40% der Realwirtschaft in den OECD-Ländern haben. Vielleicht haben Sie von der Studie auch gehört und so weiter. Also ich sehe Ihren Ansatz, Ihren Willen, auch dieser Ansatz von unten heraus über den Verfassungskonvent, sehe ich auch positiv. Jedoch weiß ich nicht, ob dieses System, wie wir es im Augenblick haben, irgendwie uns dann nicht um die Ohren fliegt und wir wirklich da einen evolutorischen Prozess erleben, wenn wir diesen Weg gehen, den Sie vorschreiben, der uns dann wo ganz anders hinführen wird. Ich unterstelle Ihnen da die besten Absichten, bin da eigentlich auch, gehe da ganz d'accord damit, mit diesen Absichten. Ich weiß bloß nicht, ob das, wie gesagt, in einem, wie das aussehen soll und ob wir nicht da enorme Schwierigkeiten dabei bekommen werden. Ja, jetzt haben Sie am Ende noch einmal Inhaltsfragen mit Strategiefragen kombiniert. Ich schwanke jetzt, ob ich noch einmal ein bisschen auf den Inhalt eingehen soll oder gleich zur Strategie, zur Umsetzung. Vielleicht können Sie mir da noch einmal einen Hinweis geben. Die Strategie haben Sie am Anfang sehr weit ausgeführt. Da haben Sie schon sehr viel erklärt. Ich möchte fast noch einen Gedanken nachschieben. Sie kommen aus Österreich, ich komme aus Deutschland. Wir haben dezentrale Finanzsysteme bei uns schon im Ansatz positiv erlebt in den letzten 100 Jahren. Dadurch, dass wir Genossenschafts-, Raiffeisenbanken und Sparkassen hatten. Sie kennen bestimmt auch das Brandeis, was Professor Otte wiederaufgelegt hat aus dem Jahr 1913. Damals hat er schon den Angelsachsen empfohlen, auch Deutschland, Österreich und die Schweiz zu gucken. Dort würden die Banken, die ich eben beschrieben habe, das Geld einsammeln von den regionalen Menschen und dort in der Realwirtschaft einsetzen. Wenn man das noch mit ihrem Gemeinwohlkonzept verbinden würde, ist das eigentlich in Kontinentaleuropa schon im Kern vor 100 Jahren entwickelt worden. Bloß was haben die Angelsachsen gemacht? Die haben auf den Finanzkapitalismus gesetzt. Sie haben ebenfalls das Geld eingesammelt damals von den ganzen Sparern, haben es aber nicht in regionale Kredite in die lokale Wirtschaft vergeben, sondern in die renditeträchtigsten Investitionsprojekte, Eisenbahngesellschaften, was weiß ich, Sie wissen von, was damals halt technologisch gerade die Innovationen waren. Und dieser grundlegende Unterschied, der spaltet auch die Europäische Union bis zum heutigen Tag, indem es Länder wie England, Frankreich und andere gibt, wo wenige Großbanken 90% des Finanzsektors kontrollieren und unsere mitteleuropäischen Länder, wo 70% durch Kleinbanken repräsentiert werden. Ich sehe unendliche Schwierigkeiten, diese Kulturen zusammenzubringen. Ja, danke für das Nachfassen und das Präzisieren. Ich beginne jetzt bei dem, was Sie vorhin gesagt haben, mit der Machtkonzentration und mit der Studie der ETH Zürich, die ich auch kenne und zitiere. Die Gemeinwohlökonomie richtet sich ja sowohl gegen den Kapitalismus als auch gegen die Konkurrenzmarktwirtschaft. Also ich denke, es gibt einen breiten Konsens, dass Kartelle und Oligopole zerschlagen werden sollten. Und ich habe ja auch bereits beschrieben, dass ich nicht nur für eine Verschärfung des Kartellrechts und der Fusionskontrolle eintrete, sondern da überhaupt vorbeugend schon gegen progressive negative Rückkoppelungen, die das Größerwerden von Unternehmen verhindern. Gleichzeitig aber gibt es auch bei Nichtvorhandensein von Kartellen und von Oligopolen gibt es eine kannibalistische Konkurrenz. Im idealen Wettbewerbsmarkt sinken ja die Unternehmensgewinne gegen Null, weil jeder Euro Gewinn des einen Unternehmens könnte ja von einem effizienteren Unternehmen unterboten werden. Und dadurch ist meiner Meinung nach der ideale, perfekte Wettbewerbsmarkt ein hyperkannibalistischer oder eigentlich ein kollektiver Suizidmarkt. Und das ist auch nicht schön. Und deshalb schlägt die Gemeinwohlökonomie hier etwas anderes vor. Einerseits einen radikalen wachsenden Widerstand bei der Größe von Unternehmen A. B, das massive Anreizen von Kooperation und Solidarität B. damit C, die Unternehmen ihre optimale Größe anstreben können und also bei der sie die beste Qualität erzeugen können, bei der sie die humansten Arbeitsbedingungen haben, bei denen sie den geringsten ökologischen Fußabdruck haben etc., bei dessen Erreichen optimale Größe sie nicht mehr wachsen wollen. Und dann kann eine Kooperationslandschaft zwischen vielen, zwischen unendlich vielen kleineren und kleinen Unternehmen entstehen, in allen Branchen, aber eben auch im Finanzsektor. Und da sind wir jetzt beim Bankensektor. Das, was Sie jetzt erzählt haben über den Genossenschaftsbankensektor und den Sparkassensektor, die ja in ihren Ursprüngen lauter gemeinwohlorientierte Bankentypen sind, das habe ich vorhin ja auch schon in ähnlichen Worten so vorgeschlagen, dass wir sozusagen zurückgehen zu den Anfängen dieser beiden nicht gewinnorientierten Bankentypen, indem wir diese Gemeinwohlcharta verfassen. Das wäre eigentlich ein bisschen back to the roots, was das Genossenschaftsbanking und das Sparkassenbanking betrifft. Allerdings gesetzlich klarer vorgeschrieben und das andere langsam aber sicher vollkommen eliminieren. Also soll dann am Ende alle Banken sich so verhalten müssen. Und ich bin überzeugt davon, dass bei einer direktdemokratischen Entscheidung eine breite Bevölkerungsmehrheit sich dahinter stellen würde. Das Problem, was wir jetzt haben und warum sich der Kapitalismus angelsächsischer Prägung oder welcher Prägung auch immer durchsetzt, ist, dass wir eben keine direktdemokratischen Entscheidungswege haben. Und deshalb setzt sich das Mächtigere durch. Und im Wettbewerb zwischen dem Faireren und dem Unfaireren setzt sich logischerweise immer der Faulspieler und der Unfairere durch. Und deshalb setzt sich auch in der indirekten Demokratie logischerweise der Kapitalismus durch und nicht die Gemeinwohlökonomie. Und auch deshalb braucht die Gemeinwohlökonomie zwingend die direkte Demokratie. Und deshalb schlage ich unter anderem auch, aber nicht nur, also nicht nur als Mittel zum Zweck schlage ich die direkte Demokratie vor, sondern auch als Selbstzweck, weil es dem höchsten Prinzip der Menschenwürde direkteren Ausdruck verleiht als die indirekte Demokratie. Herr Felber, ich würde gerne nochmal zu einem Punkt zurückkommen. Sie schließen ja aus der Schlussfolgerung, Sie sagen, wir haben eine große Vermögenskonzentration, wir haben großes Geldvermögen, das alles dominiert und die Konsequenz ist dann keine Rendite für Geldvermögen mehr, kein Sparzins mehr etc. Ich glaube, dass da wird das eigentliche Problem nicht gelöst. Ich denke, wir müssen tatsächlich diese Finanzblase, die Geldfinanzblase platzen lassen. Und im Zuge einer Vollgeldumstellung könnte das ja auch passieren, indem nämlich der Staat, der dann die Geldkonten hat, schlicht und einfach diese anbietet den Leuten. Und die Banken könnten mit ihrer schmalen Decke gar nicht den Geldabfluss abdecken. Sie würden schlicht und einfach kollabieren. Ich glaube, man kommt da nicht drum rum. Auf der anderen Seite halte ich das Wegfallen lassen des Preises, weil ein Zins ist ja nichts anderes als ein Preis für Geld auf Zeit, würde bedeuten, dass letztendlich der Kreditnehmer subventioniert wird. Und das, glaube ich, ist auch keine gute Idee, sondern ich glaube, Geld macht Dinge Transparenz. Und die Transparenz soll auch erhalten bleiben. Nur sollte man die eigentlichen Probleme lösen, wie Vermögenskonzentration, wie viel zu großes Geldvermögen. Und zum anderen denke ich, sollte man an ihrer Gemeinwohlbilanz arbeiten. Die Gemeinwohlbilanz ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, keine Bilanz im Bilanzsinne, sondern ist mehr ein Ratingindex. Wäre die Gemeinwohlbilanz eine Bilanz, dann müsste man ja tatsächlich was buchen. Und das wäre, glaube ich, auch dann der Ansatz, dass nämlich durch dieses Verhalten der Unternehmen und das Buchen von Forderungen und Verbindlichkeiten, dass da die Unternehmen in ihrer eigentlichen Bilanz auch diese Vermögenswerte oder Belastungen haben und dann auch dafür bezahlen müssen. Der Punkt ist ja der, warum haben wir diese Abwärtsspirale, warum haben wir diesen Trend nach unten und nach zur Ausbeutung? Weil die Unternehmen versuchen, auf die Gemeinschaft sogenannte externe Effekte abzudrücken. Das heißt, die Bilanzrendite ist immer größer als die volkswirtschaftliche Rendite. Wenn wir jetzt tatsächlich aber die Unternehmen belasten und es schaffen, dass durch das wirtschaftliche Verhalten die Bilanzrendite immer kleiner ist als die volkswirtschaftliche Rendite, dann könnten wir ganz normal den Zins erhalten. Wir könnten die Sachen eigentlich so transparent erhalten. und würden das Ziel trotzdem erreichen. Und von den Zielen her sind wir eigentlich einer Meinung, zumindest ich. Ich muss jetzt um Schutz der zugesagten Vereinbarung bitten, weil ich habe in Erinnerung, dass wir maximal 2 Stunden vereinbart haben und es sind jetzt 1/4 Stunde da drüber. Und ich bin auch todmüde mittlerweile, weil ich habe um 6 Uhr heute den Tag begonnen und morgen geht es ähnlich früh weiter. Das heißt, ich kann einfach beim besten Willen nicht mehr. Und auch das Statement, was Sie jetzt gesagt haben, war aus meiner Sicht eigentlich schon eine Art Schlussbogen und Zusammenfassung, wenn nicht Schlusswort. Ich könnte vielleicht allenfalls nochmal auf die Vermögensverteilung eingehen, habe das aber eigentlich eh sehr klar schon angedeutet. Es gibt einfach eine Obergrenze für Privatvermögen und auch die würde ich direkt demokratisch definieren, dann wäre sozusagen eines dieser Haupt- und Ausgangsprobleme der ungleichen Vermögensverteilung und damit Machtverteilung aus der Welt. Ich schätze, dass irgendwo eine Vermögensobergrenze zwischen 10 und 30 Millionen Euro pro Person herauskommen würde, aber das wäre eben ein spannendes Ergebnis eines ersten demokratischen Geld- oder Wirtschaftskonvents. Und ja, wenn Sie erlauben, dann würde ich mich mit diesen Schlussworten für heute verabschieden, nach 2 1/4 Stunden. Wäre das in Ordnung? Erst einmal vielen herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind, um uns Ihre Konzepte näher zu bringen. Ich fand, das war eine sehr, sehr interessante Diskussion. Sie sind auf viele Punkte eingegangen. Ich bin sicher, es sind noch einige Fragen übrig. Aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir weiter im Kontakt bleiben und vielleicht auch zukünftig eine weitere Diskussion in näherer Zukunft planen können. Moment, jetzt haben Sie sich... Man hört Sie nicht, Herr Felber. Hört man mich wieder? Jetzt, ja. Ja, also eine weitere Diskussion ist vorstellbar. Ich frage mich, weil das jetzt so ist mir natürlich völlig bewusst, dass das jetzt ein sehr allgemeines Anreißen verschiedenster Fragestellungen war. Vielleicht lässt sich dann bei einer Fortsetzung auch konkretere Fragen präzisieren. In naher Zukunft kann ich es nicht zusagen, weil der Mai wird jetzt mein stärkster Monat mit 20 Vorträgen in aller Welt. Aber mittelfristig bin ich durchaus wieder offen, hier vielleicht eben etwas fokussiert die Diskussion fortzusetzen. Und wie eingangs schon zugesagt, bin ich jedenfalls bereit, eben einen Konvent innerhalb der Piratinnen zu unterstützen. Und ja, in dieser doppelten Bedeutung können wir sehr gerne miteinander in Kontakt bleiben. Ja, wunderbar. Dann möchte ich mich auch ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Und sicherlich im Namen aller, die hier zugehört haben. Ja, sehr gerne. Es hat mir Freude gemacht und ein bisschen Lust auf Fortsetzung habe ich ja trotz niedersinkender Augenlider auch heute schon.